Iris. Ja, Lucy. Es ist soweit. Oh nein. Das Ende ist nahe. Ja, wir sind am Ende angekommen des Voyager Rewatch Podcast. Bei Staffel und Folge 7. Tja. So. Jetzt dann mal die Quantumverstärker anmachen und All power to the shields and ja. Also, wir machen uns auf den Weg, hier eine schöne Metapher für Weg nach Hause einfügen und besprechen die letzte Staffel und dann im Prinzip müssen wir natürlich auch noch ein bisschen generell zurückblicken. Und das macht die Staffel selber ja auch schon sehr viel. Ja. Besonderes Augenmerk natürlich dann auch auf die zwei finalen Episoden, das Staffel- und Serienfinale richten. Das glaube ich auch gewisse Kontroversen vielleicht hervorruft, vielleicht auch nicht, mal sehen. Ich habe es ja zum ersten Mal gesehen, gestern erst, ich bin noch völlig erschüttert, weil, naja, Serienende, es ist ja immer mit einer gewissen Tragik verbunden. Eine Leere und plötzlich... Ja, ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon... Dabei ist es nicht mal so, dass die siebte Staffel jetzt so insgesamt die ganze Zeit einem nur Freude bereitet. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Nee. Ich finde, die siebte Staffel zeigt halt sowohl die Stärken als auch die Schwächen von Star Trek auch im Allgemeinen. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass wir in der letzten Staffel hatten wir eigentlich total viele Folgen, wo es kaum um Voyager ging. Ne, wo es halt um so außenstehende Phänomene ging, wo Voyager halt nur so am Rande mit beteiligt war und hier ist das halt alles komplett weg. Es ist sehr viel, es dreht sich sehr viel um die Crew selbst und gerade gibt es hier diverse Ablenkungen im Raum. Es dreht sich sehr viel um die Crew selbst und deren Beziehungen und deren Probleme und Geschichte und es blickt sehr viel zurück und es versucht gleichzeitig noch so Sachen abzuschließen. Ne? Und deswegen gibt es halt so gut wie gar keine Folgen, wo halt die Voyager irgendwie nur zufällig am Rande bei irgendeinem anderen Konflikt eigentlich mit dabei ist, so wie es in der sechsten und fünften Staffel eigentlich mehrere dieser Folgen gab, wo die Voyager selbst eigentlich gar nicht wichtig war und wo es halt nur der Rahmen war für irgendein ganz anderes Science-Fiction-Vehikel. Und hier ist dann nochmal, ja okay, es kommt zu Ende und man merkt es auch die ganze Zeit irgendwie. Jetzt nicht in jeder Folge, aber in sehr vielen Folgen merkt man ja, sie wollen noch irgendwas machen, sie wollen noch irgendwas durchdrücken, sie wollen noch mal Revue passieren lassen und es macht nicht immer gute Science-Fiction, finde ich. Ja, es geht ja auch viel um Beziehungen. Ich meine, es interessiert mich ja dann auch, aber ja, Science-Fiction-technisch, da hast du recht, ja. Ja, es ist, aber gleichzeitig mag man zwar, man hat jetzt so lange drin gehangen und dann ist es halt so... Ja, man nimmt halt zusammen Abschied irgendwie. Und das ist dann zwar nicht immer super schön und toll und beeindruckend, aber es ist so, ach Voyager. Ja. Wobei manche Sachen haben mich schon auch ein bisschen gelangweilt, muss man sagen. Aber gut, das gab es, glaube ich, in jeder Staffel. kann man sagen. Und bestimmte Rückblicke, ich meine, da gab es ja eine Folge, die das ja wirklich zelebriert hat. Die war fantastisch. Ich mochte die, weil die war so kitschig und so over the top. Und die war sehr over the top. Gut, aber wir sollten systematisch vorgehen. Wir haben viel vor heute und deswegen fangen wir direkt erstmal mit der Unimatrix Zero an, die wir noch nicht besprochen haben in der letzten Folge. So wie das wir das traditionell bei allen Doppelfolgen, die mit Cliffhanger über Staffelende gestaltet waren, gemacht haben. Und zwar, ja genau, und Unimatrix Zero ist, der erste Teil ist das Ende der sechsten Staffel, der zweite Teil der Anfang der siebten. Und das ist wieder so eine Borg-Konflikt-Doppelfolge, bei der ich auch sehr, also habe ich eine Weile gebraucht, um so ein bisschen in den Plot? Ja, so dass ich davon so gefesselt wurde. Also, weil es gibt halt die eine super starke Borg-Doppelfolge und die, an der muss sie sich natürlich messen lassen. Nicht, dass mir deren Name jetzt einfällt von der anderen. Super. Aber sie muss sich damit messen. Auch wenn mir der Name nicht einfällt. Mit der unspezifizierten Borg-Doppelfolge. Du weißt doch, welche ich meine. Nee, aber ich finde, wir hatten halt in der sechsten Staffel, abgesehen von Unimatrix Zero, was ich total angenehm fand, war, dass da kaum die Borg-Queen vorkam. Es kam die Borg vor, es kam dieser Kubus mit den drei Borg-Kindern. Nee, es waren mehr. Mit den diversen Borg-Kindern vor, was total cool war, was halt wieder so eine klassische Borg-Folge eigentlich war, weil es dann darum ging, wie funktionieren Drohnen außerhalb des Kollektivs und was passiert dann mit denen, vor allen Dingen, wenn die noch nicht fertig sind und so weiter und so fort. Ne? Aber sobald es jetzt immer um die Borg-Queen geht, wie auch in Unimatrix Zero, da ist sie halt der zentrale Antagonist, dann tue ich mich immer so schwer mit Borg-Geschichten, weil die Borg-Queen hat halt nur im ersten Kontakt wirklich funktioniert, als halt noch nicht so klar war, was sie genau eigentlich tut. Mhm. Und je weiter das fortschreitet in Voyager mit der Borg-Queen, umso mehr ist sie halt einfach die Strippenzieherin, die dann sagt, oh, ich habe hier eine Resistenzzelle, eine Widerstandszelle, das ist ja der Plot von Unimatrix Zero. In dieser Folge gibt es praktisch Schläfer-Borgs, die, wenn sie sich regenerieren, in ihren eigenen komischen Mind Palace kommen, yeah, ne, ihre eigene Gedankenwelt haben und da halt frei sind von Implantaten und ihr altes Selbst wieder haben. Und die Borg-Königin findet das halt irgendwann heraus und will sie dann aus diesem Extra-Kollektiv praktisch herauslösen. Und das zerstören. Ja, genau. Und das ist halt so weird, weil sie wirkt halt so sehr einfach wie so dieser klassische Bösewicht, der in seinen Reihen irgendeine Verschwörung aufdeckt, was halt überhaupt nicht dazu passt, dass sie eigentlich ein großes Kollektiv sind und sie ja eigentlich nur die Verkörperung der Gesamtborg. Ja, das verliert sie immer mehr und das finde ich so ein bisschen schade, weil für mich hat das immer die Bedrohlichkeit der Borg ausgemacht, genau. Dass sie zum Beispiel mit einer Stimme sprechen und du hast immer dieses Vielstimmige, so wie wenn sie sagen, wir sind die Borg, ihr werdet assimiliert werden und so. Das ist der Moment, wo sie ja bedrohlich sind und dieses nicht fassbare Kollektiv-Ding. Und auf einmal hast du eine Person, auf der du dich konzentrieren kannst, die dem Ganzen so ein Gesicht gibt und das nimmt eigentlich Bedrohlichkeit eher, als dass es sie hinzufügt. Und dann denke ich mir auch, ist das jetzt sozusagen, also was ich auch immer so bewundernswert fand an dem ganzen Konzept Borg, ist dieses, wie mit Problemen in Anführungszeichen umgegangen wird. Also das heißt, dass sie eher auch mal quasi einen kranken Arm abschlagen, also sprich, dass sie irgendwie auch Dinge aufgeben oder selbst zerstören, wenn es halt sozusagen dem Kollektiv schaden würde, und da halt manchmal so radikale Entscheidungen treffen, oder manches, das war ja auch ganz interessant, als es die ersten Zusammenkünfte mit den Borg gab in Next Generation, man auch auf ein Borgschiff gehen konnte und die haben einen überhaupt nicht beachtet, weil sie erst anfangen, einen zu beachten, wenn es für sie Sinn macht. Und es nicht so diese komplett emotionslose, wir machen das nur, wenn es für uns als Kollektiv aus einem, das dadurch gewinnen wir was in irgendeiner Weise aus unsere Parameter von Gewinnen, also sozusagen, wir haben einen bestimmten Blick auf andere Wesen und wenn das nicht erfüllt ist, diese Parameter, dann beachten wir die gar nicht, ja. Und das fand ich irgendwie so super faszinierend und das finde ich, wenn dann auf einmal diese Borg-Queen so wirkt, als wäre sie wütend, als wollte sie Rache oder als wollte sie ja nicht zulassen, dass die das haben, ja. Also, wenn es doch eigentlich dem Kollektiv vielleicht gar nicht schadet, also es hat ihm ja offensichtlich jahrelang nicht geschadet, dann macht es doch eigentlich gar nicht so richtig Sinn, auch so einem Gedanken heraus. Und deswegen fand ich das so ein bisschen, dass das das Borg-Narrativ schwächt. Ja, vor allem, weil ja auch die Borg-Queen dann diesen persönlichen Antagonismus zwischen Janeway entwickelt, dass sie dann halt immer die Voyager anguckt auf ihrem Monitor und ist so, Janeway. Genau, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist ineffektiv. Ja. Ja. Und also sozusagen so eine emotionale Bindung aufzubauen, ist total ineffektiv und das ist nicht Borg eigentlich. Ja, vor allem verschwendet sie ja als Drohne dann auch irgendwie Ressourcen, wenn sie da ihren riesen Monitor hat, wo sie dann auf die Voyager guckt. Und ja, und überhaupt dann, dieses Janeway. Ja. Das ist so, es ist nicht, es macht keinen wirklichen Sinn so. Ja, es ist, die Borg verlieren halt ihre Borgigkeit dabei. Also die Folge ansonsten, abgesehen davon, ist die Folge ja nicht ganz schlecht. Die ist schon ganz gut erzählt. Es ist, was ich ganz nett finde, ist, dass es halt wieder so ein bisschen weiter in Sevens Psyche reingeht, dass es ihr halt praktisch eine Welt gibt, in der sie menschlich ist. Und also menschlicher ist, als sie in der Realität ist und dass sie sich dann damit wieder auseinandersetzen muss, das finde ich halt immer ganz nett. Aber dieser ganze drumherum gewickelte Plot mit der Borg-Königin, das finde ich sowohl eben bei diesem staffelübergreifenden Finale der 6. Staffel als auch beim Finale der 7. Staffel dann immer so ein bisschen nervig, die Borg-Queen anzugucken, wie sie plottet gegen Janeway. Ja, ja. Was mir da, kleine Bemerkung am Rande, was mir aufgefallen ist bei der Unimatrix Zero, also diese Traumwelt oder diese, ja, in der sie sich halt während des Regenerierens, in der sich all diese sozusagen fehlfunktionierenden Borg irgendwie sozusagen sich treffen, das ist ja so eine Art, naja, Dschungel, Park, es ist immer so ein bisschen idyllisch irgendwie und das hat man so oft, finde ich, bei Star Trek oder zumindest bei Voyager ist es mir wieder so oft aufgefallen, dass die sich immer mal wieder in so dschungelartigen Gefilden wiederfinden, die aber so rein landschaftlich nicht so eindeutig zuzuordnen sind, weil du hast irgendwie Palmen, aber du hast auch irgendwie Nadelbäume und das ist so und die aber so ganz gelichtet sind, also wo man das Gefühl hat, es ist eigentlich so. Also man sieht, das dem Ganzen, das verliert nie so diese Aura des Studios eigentlich, finde ich. Weil der Boden ist immer so, das ist dann so schön festgetretener, weiß ich nicht, Rindenmulch oder keine Ahnung. Und das Ganze sieht immer so super künstlich aus. Also kein bisschen wie, ach, wir haben hier diesen schönen Wald entdeckt oder uns in unserer Fantasie irgendwie ist der entstanden, sondern es ist immer so diese bestimmte Optik. Und die ist dann wieder so, später auf dem heroischen Schiff gibt es irgendwie genau so einen Wald. Das ist genau derselbe Dschungel. Als Seven und Chakotay irgendwo gestrandet sind, das ist eigentlich auch wieder genau derselbe Wald. Und es ist irgendwie, ja, und ich habe immer das Gefühl, zwei Schritte weiter ist die Studiowand und ja. Das Ganze hat so was Truman-Show-artiges. Ja, das ist aber nur eine Bemerkung am Rande, aber sowas fällt mir ja irgendwie auch immer auf. Und das finde ich auch ganz spannend eigentlich so. Weil, was man ja grundsätzlich sagen kann, was noch extremer auffällt in der 7. Staffel, im Vergleich zur 6. und natürlich im Vergleich zu allen davor, dass sie noch mehr CGI benutzen und zeigen wollen, dass sie das jetzt können und dass sie das jetzt haben, weil natürlich, wie wir auch schon mal gesagt haben, in der Zeit, in der Voyager eben gedreht wurde über diese 7 Jahre, sich da super viel getan hat, logischerweise. Die 7. Staffel kam 2000 raus, beziehungsweise 2000 bis 2001. Ja, und natürlich wissen wir, dass in der Zeit einfach unheimlich viel, also ist quasi das ganze CGI-Ding im Kino und TV einfach so abgegangen. Und natürlich ist aber trotzdem noch so, dass man keinen Vergleich zu heute und dass die trotzdem noch sehr künstlich aussehen, wenn sie dann irgendwie mal sowas wie mehrere Schiffe oder am besten noch, wenn es irgendeine Stadt auf einem Planeten ist oder so und das dann trotz allem noch immer sehr künstlich aussieht und ich finde so ein bisschen wie so 90er bis 2000er Jahre so Techno-Videos, wo gerne mal so mit so Sachen gearbeitet wurde. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus wie so hier so Pulp-Science-Fiction-Buchcover. Ja, gerade ja, also gerade diese Städte, die sehen halt immer so aus, sehen immer so ein bisschen gemalt aus. Ja, ich meine, das ist auch, früher waren sie das ja. Also so in Next Generation oder so, wenn sie es mal gemacht haben oder auch noch am Anfang von Voyager, da waren die ja gemalt und das konnte man auch sehen, aber jetzt sind sie irgendwie am Computer gemacht und sehen noch genauso aus, nur ein bisschen dreidimensionaler vielleicht. Ja, aber das hat mir trotzdem immer so große Freude bereitet eigentlich in der 7. Staffel. Naja, ich schweife ab. Irgendwie gibt es aber sonst zu Unimatrix Zero gar nicht so viel zu sagen, oder? Na, ich weiß also, nicht. Also es ist halt. Ach genau, eine Sache fand ich krass, das ist mir noch aufgefallen. Naja, krass, vielleicht auch so ein bisschen unlogisch. Janeway und B'Elanna und Tuvok lassen sich ja assimilieren. Ja. Und das ist ja schon sehr extrem, weil die ja wirklich, man sieht dann irgendwie Janeway, wie ihr irgendwie sowas in den Kopf gebohrt wird und was weiß ich. Und sie haben alle, ja, ihre Haare sind weg natürlich, weil wir wissen ja, wie Borg aussehen. Sie sind komplett transformiert mit allen möglichen Implants und trotzdem kommen sie am Ende aus der Folge raus und sehen wieder aus wie vorher. Der Doktor hat alles gerichtet und ich denke nur, die zeigen, dass das total krasse Eingriffe in den Körper sind und bei Seven ist es so, dass es viel zu kompliziert wäre, das in irgendeiner Weise alles rauszunehmen und ihre Nanoprobes sind ja auch immer wieder der Deus Ex Machina, die Lösung für alles. Wenn da wieder niemandem was einfällt, werden die irgendwelche Nanoprobes entnommen und dann ist das die Lösung. Aber da konnten sie die einfach so wieder zurückverwandeln und ich finde, das ist nicht so, ja, das ist dann halt irgendwie, ja, weil sie nur so kurz assimiliert waren oder so, keine Ahnung, aber das ist doch nicht wirklich logisch. Ich finde, das ist schon wieder ein sehr starkes Voyager, am Ende ist alles wie vorher Ding. Ja, also ich meine, sie gehen ja so ein kleines bisschen drauf ein, also ich finde, das habe ich genau dasselbe, habe ich auch gedacht. Ich habe mich dann noch ein bisschen gefreut, dass zumindest Tuvok ein bisschen darunter leidet, dass halt B'Elanna und Janeway wieder fit sind und Tuvok noch auf der Krankenstation liegt, weil es ihn mehr mitgenommen hat und so. Und dass da so ein bisschen komplizierter ist, weil dann er ja... Dann hast du dich gefreut, ja? Genau. Ja, dass zumindest so ein bisschen was ist von wegen, ja, das ist nicht komplett reibungslos abgelaufen. Ja, ne? Ja, das stimmt. Also ich meine, letztendlich ist es halt trotzdem innerhalb einer Folge super aufgelöst worden, aber zumindest war es dann so, ja, er hat ein bisschen mehr die Kontrolle verloren als die anderen und deswegen muss er ein bisschen länger auf der Krankenstation liegen. Dass halt zumindest so ein bisschen Einsicht war von den Story-Entwicklern, dass sie das nicht einfach so fingerschnipsen können und sagen können, ja, und jetzt sind sie wieder menschlich. Und ich meine, im Prinzip haben sie es ja in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter ausgeführt mit Imperfection ist das, wo Sevens Implantate irgendwie degradieren und sie dann aber nicht ohne existieren kann, weil halt ihr ganzes Gehirn darum gewachsen ist, aber dann der jüngere, nicht ganz lange assimilierte Icheb im Gegensatz zu ihr damit klarkommen könnte, wenn man ihm das extrahiert. Ne, das, stimmt, da, stimmt. Da haben da sie noch so ein bisschen, genau, ein bisschen dran gesessen, aber es ist natürlich immer so merkwürdig, dass halt bei allen Figuren, bei denen es nicht vorgesehen ist, dass sie Borg Reste in sich tragen. Ja, genau. Dann denkst du ja, warum haben die nicht so ein paar Sachen behalten? Ein paar Sachen sind auch gut. Guck mal, Seven geht's ja auch gut mit ihren Implantaten. Ja, also ich meine, das bietet ja schon Vorteile. Nichts gegen Cyborgs. Das wäre wieder nicht so Voyager-typisch gewesen und dann frage ich mich, ist das nicht typisch für eine Star Trek-Serie, nicht typisch für Voyager oder nicht typisch für eine Serie aus der Zeit? Ich meine, das haben wir ja von Anfang an immer gesagt, dass alles so konsequenzlos ist. Mhm. Also, dass viele Dinge einfach, die kommen dann nicht mehr zur Sprache oder sehr selten irgendwie. Ja, also ich denke, die einzige Voyager-Serie, die das wirklich mehr macht, ist, wie gesagt, Enterprise, Klammer ich aus, was habe ich nie geguckt. Aber zum Beispiel bei Deep Space Nine gibt es ja ein bisschen mehr Konsequenzen, gibt es ja auch ein bisschen mehr länger anhaltende Plots und wo sich Dinge entwickeln und so. Aber selbst da gibt es halt selten so massive Eingriffe in den Charakter von Personen oder in auch das äußere Erscheinungsbild und so. Also es verliert keiner plötzlich einen Arm. Ja, genau, das es gibt, meine ich. Es gibt, in Deep Space Nine gibt es einen Plot, wo Odo... Sisko lässt sich einen Bart wachsen. Ja, Sisko lässt sich einen Bart wachsen. Nein, es gibt bei Deep Space Nine einen Plot, wo Odo eine Weile lang seine Formwandlerfähigkeit verliert. Und dann damit zu tun hat, dass er sich nicht mehr verwandeln kann. Das wird auch über mehrere Folgen beibehalten. Das fand ich halt ganz nett. Aber das ist so das Höchste der Gefühle, was dann halt wirklich das Dinge angeht, die halt in den Charakter selber... Ja. Eingreifen. Gut, eine Sache gibt es natürlich in der 7. Staffel. Eine Schwangerschaft. Ja. Ja, das gehört halt genauso zu den Sachen, wo sie dachten, ja, das müssen wir jetzt auch noch durchbringen. Innerhalb der 7. Staffel, nachdem sie drei oder vier Staffeln sich irgendwie auf demselben Fleck bewegt haben, heiraten Tom Paris und Bellana Torres und kriegen dann auch direkt ein Kind. Ja, ja, das, ich meine, gut, das wirkt dann zwar so ein bisschen so, als würde auch in der Sternenflotte niemand ernsthaft über Kinder nachdenken, wenn nicht vorher geheiratet wurde. Aber gut, das wird ja insofern ganz gut erklärt, dass zumindest Bellana ja das Gefühl hat, dass ich meine, die ganze Hochzeit entsteht ja daraus, dass sie eigentlich mit ihm Schluss machen will, weil sie das Gefühl hat, sie treten auf der Stelle und er meint es nicht ernst genug mit ihr und so. Ich finde, das ist ein bisschen Meta, weil es ist halt, das spiegelt halt genau das wider, was in der Serie immer passiert ist. Ich glaube, sie haben die irgendwann zusammengebracht und dann ist ihnen nie irgendwas mit denen eingefallen und sie haben eigentlich nichts draus gemacht. Ja, genau. Ich war auch immer enttäuscht, weil irgendwie ist dann nie was Großes draus geworden. Es gab ab und zu ein paar Folgen mit denen und dann wurden sie wieder so ein bisschen links liegen gelassen und es hat sich nie irgendwas entwickelt und dann habe ich irgendwie das Gefühl, das ist auch so ein Metakommentar, dass sie dann sagen. Dass sich Bellana bzw. ihre Schauspielerin gesagt hat, jetzt entweder ihr macht ja jetzt was draus oder wir machen Schluss. Ja, oder die Serienschreiber. Halt. Irgendwie hat sie gedacht, irgendwie ist das komisch, dass wir da überhaupt nichts mitmachen. Und dann legen wir das dem Charakter in den Mund, dass wir solche Idioten sind und diesen Romance-Plot total vergeigt haben. Oder beziehungsweise einfach eingefroren haben. Weil ich habe mich auch immer gefragt, von wegen, warum sind die noch zusammen? Und was zum Beispiel die eine Folge, als Bellana depressiv war, war ja dann auch so, ja, ach, und Tom, ach, ich weiß nicht, und das interessiert mich alles nicht so. Und ja, aber da hat sie ja nichts interessiert, außer Bananenpfannkuchen. Ja. Ja, aber ich meine halt so ganz im Allgemeinen, halt auch immer, wenn einer der beiden Charaktere persönliche Schwierigkeiten hatten. Mhm. Also bei Tom Paris ging es noch mehr, weil Tom Paris persönliche Schwierigkeiten waren ja immer, ich bin besessen von irgendwas mit Autos oder Raumschiffen und dann ist Bellana am Ende. Oder Umweltschutz. Genau, und dann sagt Bellana am Ende, oh, aber ich supporte dich und ich helfe dir. Das ging noch, aber gerade Bellanas persönliche Issues, dann stand Tom Paris immer irgendwie daneben oder war hier zufällig nicht verfügbar. Ja. Und dann haben sie sich irgendwann am Ende gedacht, so jetzt müssen wir jetzt aber irgendwas mit der Beziehung noch machen, weil die Staffel geht zu Ende und deswegen machen wir jetzt hier noch Happy End. Ja, wobei ich dachte mir bei der Folge auch, das also ist ja auch wieder total typisch, irgendwie Tom Paris will ein Rennen fahren und versteht nicht, dass er irgendwie überhaupt nicht auf die Bedürfnisse von Bellana achtet und sie wiederum macht den Mund nicht auf und dann, also dass es dann auch wieder so ein Rennen ist, ist natürlich irgendwie, weil man muss ja irgendwie seine Stereotype durchziehen. Und ich hatte dann aber das Gefühl, dass sie sich gedacht haben, so, wenn wir die jetzt verheiraten, dann muss das auch in einer Weise passieren, die, also es war so ein bisschen, wiederholen sich die Figurentwicklung oder die Charakteristika. Also ich finde, es war dann schon sehr Stereotyp irgendwie. Ich meine, ich mochte dann, wie es letzten Endes am Ende passiert ist. Das war, ich meine, weil man sich natürlich dann auch freut, dass das jetzt passiert. Also ich jedenfalls, weil ich denke, ach, diese Charaktere sind mir ins Herz gewachsen und jetzt, okay, dann gibt's jetzt irgendwie Hochzeit. Gut. Nur Harry Kim geht leer aus. Nur Harry Kim. Das wiederum fand ich an der Folge gut, weil sie selber quasi schon wissen, dass es ein Running Gag irgendwie ist. Dass jede Frau, für die sich Harry interessiert, in irgendeiner Weise nicht zur Verfügung stehen wird oder halt böse ist oder halt, ja, halt er sie einfach nicht bekommt. Ja. Genau, das war die, welche Folge war das? Die Die dritte. Drive, wo sie ein Weltraumrennen haben und einer der Piloten, also einerseits wollen sie ihren Delta Flyer dann natürlich ins Rennen bringen und andererseits ist dann noch dieser einen Pilotin, ihr Co-Pilot ausgefallen und dann so ein Zufall. Hängt sich Harry Kim da dran und ist unglaublich creepy. Ja, ich muss auch sagen, ich finde in der ganzen Staffel gibt es immer wieder so Momente, wo man denkt, Harry benimmt sich gerade wie ein Arsch. Ja, oder ich weiß nicht. Oder ja, oder wie ein pubertären, wie so ein unsicherer Teenager teilweise. Es gibt nämlich auch diese Folge Nightingale. Aha, oh die Gott. Ist irgendwie weiter hinten. Moment, welche Folge ist das? Die achte, ist gar nicht so weit hinten. Wo er dann unbedingt unbedingt ein Kommando übernehmen möchte von irgendeinem Frachterschiff, was jetzt von irgendwelchen Aliens und die halt zu ihrem Heimatplaneten kutschieren möchte. Und die werden halt, die haben halt praktisch Krieg mit diesen anderen Aliens und sie verklickern ihnen, das wäre ein Medizinschiff und dann schwingt er sich halt als der große Captain und Retter auf von denen, der sie dann nach Hause kutschiert und bringt seine persönlichen Gegenstände mit in den Captain's Ready Room und stellt dann da seine Klarinette oder was auch immer. Das ist schon ein bisschen herrlich, weil sie das so richtig durchexerzieren, aber sie verschonen Harry auch wirklich kein bisschen. Also da macht er sich dann schon sehr lächerlich. Also einerseits kann man es natürlich verstehen, also wenn er zum Beispiel zu Tom Harry sagt, nein, du kommst da nicht mit, weil ich bin immer dein Sidekick und ich möchte jetzt mal hier der Captain Proton sein. Ich möchte jetzt mal, das ist jetzt meine Sache so. Und das versteht man irgendwie. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass er das macht. Aber das ist es eigentlich schon fast ein bisschen gemein, weil sie dann wirklich seine Figur so auflaufen lassen. Also er stellt sich dumm an. Es stellt sich auch so raus, dass die Aliens ihn ein Stück weit reingelegt haben. Er zieht es dann doch irgendwie durch. Aber es muss dann quasi Seven of Nine ihn sagen, dass er sich wie ein Depp benimmt, damit er es rafft. Und was sie natürlich wie immer mit Bravour irgendwie und Eloquenz ihm verklickert. Und und am Ende sagt er ja, glaube ich, sogar, vielleicht bin ich halt doch nur ein Sidekick, so in der Art. Und das ist dann so ein bisschen, dass ich dann auch das Gefühl habe, die Figur, sie wollen nicht wirklich, dass sie sich weiterentwickelt. Also sie lassen sie sich jedenfalls nicht weiterentwickeln. Und man fragt sich dann auch, in welche Richtung könnte sie sich weiterentwickeln. Und da finde ich dann sogar, dass es ein bisschen witzig ist, dass er in manchen Folgen einfach wirklich grumpy wirkt und auch nicht so besonders nett. Das ist in irgendeiner weiter hinten mit dem Doktor. Oh Gott, welche ist denn das? Das ist die, wo der Doktor und Seven in einen Körper gefused werden. War das die Folge? Ich weiß es nicht genau. Es gibt Moment, welche war das? Jetzt bin ich auch durcheinander. Es gibt Workforce, also diese Doppelfolge, wo Harry Kim und der Doktor sich das Kommando teilen müssen, weil der Doktor das Command Hologram ist. Die meine ich. Ja. Gut, auf die müssen wir eh nochmal gesondert zu sprechen kommen, aber was ich nur sagen wollte, er ist da wirklich so ein bisschen, dass man so denkt, es sei doch nicht so, ich weiß nicht, also er ist so kleinlich und so, irgendwie einfach so ein bisschen arschig. Ja. Und man denkt so, Harry, das hat dir auch alles nicht so gut getan hier. Diese 7 Jahre im Delta-Quadrat. Diese 7 Jahre als ein Ensign sein und keine Freundin bekommen. Aber man muss dann auch denken, es ist vielleicht auch nicht unrealistisch. Vielleicht liegt es an ihm. Vielleicht liegt es an ihm. Weil ich fand auch in Nightingale, eben in dieser Folge, wo er das Kommando übernommen hat, hat er in jeder einzelnen Szene bewiesen, warum man ihm keine Verantwortung übertragen sollte. Und er sagt dann halt, es passiert auch ganz oft in der Staffel, dass immer wieder so ein bisschen Harry Kim vorkommt und er dann sagt, ja, es gibt ja keine Command-Options auf diesem Schiff, weil die ganzen Offiziers, die ganzen höheren Positionen sind ja schon besetzt, das heißt, ich kann ja gar nicht aufsteigen. Das wird halt immer so gesagt, ich kann ja gar nicht aufsteigen. Und er sagt ja auch in der Folge, wo er dieses Schiff übernimmt, sagt er auch zu Janeway, ja, im Alpha Quadranten wäre ich jetzt schon ein Lieutenant. Und sie ist dann so, seriously? und es kommt halt immer wieder und dann denke ich halt jedes Mal so, vielleicht liegt's auch an dir, vielleicht liegt's nicht am Delta-Quadrant. Vielleicht hat es auch noch eine Metaebene. Also es ist ja so, dass er wohl nicht mit allen, also zumindest mit dem einen, der Macher nicht so gut klargekommen ist und ja eigentlich auch rausgeschrieben werden sollte, das hatten wir schon erwähnt, und dann genau, aber dann zu sexy war. Und dann aber für ihn Jennifer Lean gehen musste, also Cass. Und er ist aber der Einzige, dem nie erlaubt wurde, eine Episode bei einer Episode die Regie zu führen. Und das ist, er ist wohl der Einzige von allen, die bei Star Trek mitgespielt haben, die sozusagen gefragt haben, ob sie eine Episode mal selber drehen dürfen, bei dem das abgelehnt wurde. Und fragt sich. Das heißt, er war auch im wirklichen Leben der Ensign. Offensichtlich. Ach je. Denkst du, dieses Nighting, diese Nightingale-Folge war einfach so ein ganz fieser Kommentar darauf von dem... Dafür hat er es aber, muss man sagen, mit sehr viel Humor gespielt. Also ja, er macht das ja schon auch sehr gut. Das ja? Also er spielt das sehr überzeugend, den ewigen Ensign und Sidekick. Ja, mit ihm passiert nicht so viel, mit Belana und Tom Paris passiert dann dafür diese gesamte Familienbildung, wo es auch diverse, eigentlich ganz gute Folgen gab, fand ich. Also ich fand es dann überraschend, dass sie wirklich eine komplette Folge nur dem Thema Belana wird schwanger und wie sie darauf reagiert und dann mit Rückblicken in ihre Kindheit und da fand ich dann zwar auch die Auflösung wieder so ein bisschen dem Thema nicht so angemessen. Also es war so ein bisschen Banana Pancakes Part 2. Das war nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm, nein. Aber gut, vielleicht kurz zur Zusammenfassung. Das ist Folge 12, Lineage. Und ja, Belana entdeckt, dass sie schwanger ist und erfährt eben, dass ihr Baby, es wird ein Mädchen, dass das halt auch, weil die dominanten klingonischen Gene, dass es halt auch diese klingonische Stirn haben wird und eben sichtbar klingonisch sein wird. Und der Doktor muss auch deswegen eine kleine pränatale, es ist keine OP, sondern es ist irgendwie eine Genumsequenzierung oder sowas, 24. Jahrhundert Gentechnik eben, durchführen, damit irgendwas mit dem Rückgrat okay ist, mit der Wirbelsäule. Und dadurch kommt sie auf die dumme Idee, dass man ja auch noch andere Dinge ändern könnte. Also sprich Designer-Baby-Thema, aber halt nur, weil sie selbst so traumatisiert ist davon, dass sie eben klingonisch aussah und das Gefühl hatte, man akzeptiert sie deswegen nicht und sie das Gefühl hatte, ihr Vater liebt sie deswegen nicht. Wie sich dann rausstellt, nur wegen eines Vorfalls bei einem Campingurlaub und wobei, er ist ja danach auch gegangen. Das war ja Natürlich, er ist dann auch gegangen, aber er hat ja die Familie verlassen. Er hat die Familie verlassen deswegen. Und sie denkt, dass es wegen ihr war. Aber sie ist doch mittlerweile eine erwachsene Frau und sie müsste sich doch eigentlich, okay, solche verlassen werden Traumata, das ist schon realistisch, dass es sie bis in ihr Erwachsenenalter verfolgt. Das meine ich auch nicht, aber dass sie sich vielleicht schon mal hätte sagen können, dass es vielleicht doch eher an ihrer Mutter lag und wenn eine Beziehung halt nicht funktioniert, aber gut, so. Oder an ihrem Vater. Dass er vielleicht Ich meine, sie hat ja mitbekommen, dass es eben teilweise genau das daran lag, halt an diesem, beziehungsweise ihr Vater hat es ja darauf geschoben auch. Und ich denke mal, das war ja dann auch nur der Höhepunkt von mehreren Zusammenschlüssen, die sie hatte, die halt immer wieder mit ihrem klingonischen Temperament zusammenhingen. Sie war ja von Anfang an bei diesen Flashbacks schon super sensibel, weil sie genau wusste, was passiert. Ja. Und dass es halt wieder sowas passiert. Und für sie war das ja dann praktisch nur die Bestätigung, auch dass ihr Vater gegangen ist, war ja nicht überraschend. Das war ja nur die Bestätigung aller ihrer Ängste praktisch. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich fand auch, dass das sozusagen als Trauma ganz gut hergeleitet war, dass sie dann eben das sich für ihr Kind nicht wünscht, beziehungsweise ja auch für sich, also dass sie auch natürlich Angst hat, dass Tom Paris irgendwie sie verlassen könnte oder sie und das Kind. Aber ich finde dann sozusagen deswegen, was sie dann alles unternimmt, also dass sie dann quasi wirklich gegen Regeln verstößt, den Doktor umprogrammiert irgendwie, damit er dieses Kind irgendwie umdesignt, das finde ich schon ganz schön extrem. Also das fand ich dann so ein bisschen, wo man sich dann denkt, wow, also das hat ja schon sowas richtig Manisches und dafür, dass das so krass ist, dass es dann wiederum durch ein Gespräch mit Tom Paris, in dem ihr sagt, aber nein, ich werde dich nicht verlassen. Und dann sagt sie, ah, na gut, dann ist ja alles prima. Also dass das sozusagen, also das finde ich... Was ich aber total schön finde in dieser Folge, halt wie gesagt, ich finde die Folge auch im Großen und Ganzen nicht unbedingt so gelungen, aber ich finde es total schön, wie sie Tom Paris gebaut haben in Bezug auf solche Sachen, dass das halt echt nicht checkt. Und das fand ich total schön, dass er halt auch echt sagt, von wegen, hä, aber das ist doch total egal, denn ich meine, ist doch vollkommen egal, dass du die einzige Klingonin bist. Du wirst doch voll akzeptiert und so. Und sie ist so, nein, es ist nicht egal. Und das finde ich halt so schön, ne? dass du ihn halt wirklich als ignoranten Typen dahinsetzt, der aber als privilegierten Typen. Ja, genau, ja, wie immer, ja. der White Guy. Aber halt gutmütig ignorant und dass man ihm dann Belana gegenüberstellt, die einfach sagt, nein, das ist nicht so, wie du denkst. Ja. Das bedeutet etwas. Ja, und dass er sozusagen ihr auch nicht ihre Erfahrung absprechen kann. Also sozusagen, dass er, nee, du, ich weiß das schon besser, weil ich war da, so. Genau, also er versucht halt noch die ganze Zeit zu sagen, ach, dein Vater, das hat doch nichts damit zu tun. Sie ist so, ja, vielleicht doch und vielleicht wohl und vielleicht hast du keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und das fand ich halt ganz nett, dass das halt damit nochmal thematisiert wird. Das stimmt zwar, aber trotzdem ist dann die Auflösung mit, sie weint sich mal an seiner Schulter aus und er sagt, nein, nein, alles ist gut und ich bin da und dann ist alles gut. Ja, das ist halt, das ist aber auch typisch. Das ist halt typisch. Wirklich, ja. es muss irgendwie, ganz krass fand ich das übrigens, von wegen, es muss aufgelöst werden in der vierten Folge Repression. Das ist diese, wo sie nochmal in diese ganze Maquis-Story gehen und Tuvok ist halt anscheinend, als er bei den Maquis undercover war, von irgend so einem Bajorana-Priester einer Gehirnwäsche unterzogen worden, die dann aktiviert wird und dann versucht er, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Also beziehungsweise er greift andere Crewmitglieder an, ohne das selbst zu wissen und konvertiert die alle langsam. Ja, er aktiviert quasi genau, die Schläfer, ja, genau. Per Mindmeld. Und da fand ich das halt so krass, weil ich hatte halt das Gefühl, die Folge war als Doppelfolge geschrieben worden. Das war sehr und voll, dann, ja. Ja, weil, also eigentlich hat sie sich ja auch schön langsam entwickelt am Anfang mit diesen ganzen mysteriösen Angriffen, die er dann selber auch noch untersucht hat, weil er sich nicht mehr dran erinnern konnte. Das fand ich super. Und dann also sozusagen in dieses Detektive schon, genau. Dann wird ihm irgendwie klar, oh Gott, ich bin's selbst. Also das genau, halt, das war schön. Das war gut, das war so aber Film-Noir-mäßig. Aber in den letzten 10 Minuten der Folge übernehmen sie dann die Kontrolle über das Schiff und sie wird ihnen sofort wieder weggenommen. Und das wird alles resolved. Also innerhalb von irgendwie 10 Minuten so ganz am Schluss und wo du denkst, das war der gesamte Plot irgendwie der zweiten Hälfte und dann halt einfach so, ja, sie übernehmen das Schiff und aber dann es ist doch alles gut, weil Tuvok nämlich cool ist und alle sind lieb und alle mögen Janeway. Ja. Ja, das war komisch. Ja, sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdige da Dynamik. Da hätten sie es halt auch einfach direkt so machen können, dass der Coup d'État, den sie da planen, der Putsch, den sie da planen, dass der nicht klappt. Dann wäre das ja auch viel schöner abgewickelt worden. Aber stattdessen haben sie es klappen lassen, nur um es dann sofort wieder zu demontieren. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Auflösung war. So schnell ging das. Die Auflösung war, dass Tuvok irgendwie dann wieder zu sich gekommen war und dann seinen Phaser manipuliert hat und irgendwas und weil er sollte, glaube ich, Janeway erschießen oder irgendein Blödsinn. Und ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich so enttäuscht war, dass, warum machen sie diesen Putsch nur, um das sofort wieder aufzulösen? Das war auch komplett unbefriedigend irgendwie. Und das war so eine schöne Folge mit diesem ganzen Detektiv-Mysterium, das was sie da schön hatten. An, ja. Und dann war das Ende einfach total. Ja. Halbwurst. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe die 7. Staffel genossen, weil ich wusste, es ist die letzte Staffel. Ja, genau. Aber insgesamt war es jetzt nicht so, dass es so viele Folgen gibt, bei denen ich sagen würde, wow, die war super, oder? Sondern ich habe es gemocht, weil ich noch weiter, ganz blöd gesagt, Zeit verbringen wollte mit den Figuren und wusste, es ist nicht mehr so viel. Ja, aber grundsätzlich gab es schon so etliche Folgen, wo ich halt einfach nur so dachte, ja, naja, gut. Ja, ich bin zum Beispiel, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan der Folge 11, Shattered, aber nicht, weil die gut ist. Na, also nicht, weil, weil die inhärent gut ist, sondern weil, also ich meine, ich finde, sie kann schon was und sie ist dabei ganz nett, aber es ist halt einfach so ein großes Dankeschön eigentlich an, ihr wart 7 Jahre damit dabei und ihr kennt diese ganzen Plots, weil in Shattered passiert irgendein Unfall. Das ist so eine Space-Anomalie mit irgendwelchen. Genau. Die das Schiff in verschiedene Zeitlinien, also Zeitpunkte praktisch zersplittert. Und Chakotay ist halt am Ursprungspunkt dieses Unfalls und ist damit der Einzige, der in der Lage ist, sich zwischen diesen verschiedenen Zeitzonen zu bewegen. Alle anderen verschwinden halt immer, wenn sie versuchen, von der einen Zeitzone in die andere zu springen. Und dann gibt es halt diverse Zeitzonen in der Geschichte der Serie und halt die allererste Zeitzone noch bevor die Voyager an den Delta-Quadranten gelangt sind, als sie dabei waren, das Maquis-Schiff zu verfolgen. Und dann trifft halt ein Chakotay Staffel 7 auf eine Janeway vor Staffel 1, der dann erklären muss, dass sie super tolle Freunde sind und alles toll ist und gleichzeitig versucht, sie vor der temporalen Prime Directive zu schützen und ihr nicht die ganze Zukunft zu überraten. Was mich echt überrascht hat, ist, dass sie da Seska nochmal rausholen. Ja, dass sie Seska, also sie holen halt alles und Das ist schön. Und sie holen diese komischen Makroviren. Die Makroviren, da muss ich echt lachen. Das fand ich sehr lustig. Vor allem, weil Janeway ja dann sozusagen die Staffel 1 Janeway oder die ganze am Anfang Janeway dann echt so mal ein paar Sachen so aufzählt. Das heißt, ich werde irgendwie hier Makroviren und Borg und was weiß ich und alles Mögliche. Und man denkt sich so, ja, ihr habt eine ganze Menge durchgemacht. Es ist dann irgendwie, Belana, noch bevor sie quasi die beiden Crews integriert haben, sie ist noch in ihren Maquis-Klamotten und Seven of Nine, als sie quasi noch Borg ist, als sie gerade mal ein Stück Borg quasi auf dem Schiff hatten, das war zur Scorpion-Folge. Und was ich auch sehr gerne mochte, wo man in der Zukunft ist und sie Icheb und Naomi Wildman als Erwachsene zeigen und ach, da geht einem doch das Herz auf. Ja, genau, es ist eine Folge für Fans. So ein schönes Potpourri, ja, aber auch eine gute Folge für Fans. Ja, halt nicht ja, so eine ja. Folge, die einfach nur Fanservice ist, die halt sonst keinen großen Inhalt hat, die einfach nur, oh, war das nicht schön damals, sondern halt noch so ein bisschen was daraus strickt, dass man da wirklich irgendwie interessiert zuguckt. Ja, zumal halt Seska gleich wieder so, man weiß, sie war wirklich richtig gut. Ja, sie hat ja auch wirklich als einziges geschafft, mal länger die Kontrolle über Voyager zu haben, was verschiedene ja immer, und auch gleich da wieder man das Gefühl hat, sie denkt sofort, was bedeutet diese Situation für mich und wie kann ich da jetzt sozusagen das Beste für mich draus machen oder für mich den Sieg davon tragen und sie ja durchaus auch sie in Gefahr, die anderen in Gefahr bringt irgendwie. Ja, sie ist ja tatsächlich dann wieder der Villain praktisch. Ja, also sie war wirklich so ein schöner Bösewicht. Also. Ja. Also mal, ich fand's ziemlich anstrengend, Seska. Als Seska der wiederkehrende Plot war, weil sie immer wieder mit ihrem Chakotay, ich hab dein Baby, Chakotay, ich bin schwanger von dir, Chakotay. Ja. Und das ist schon so lange her. Ja, du hast halt alles Negative verdrängt und siehst sie dann da nochmal wieder und denkst so, oh. Ja. Ja, das ist schon jetzt Nostalgie. Ja, na, und das war halt die perfekte Folge dafür und es war sehr schön gemacht. Und dann wie natürlich dann die Auflösung, dass sie quasi alle überzeugt haben, mitzumachen. Genau. Außer die Makroviren. Stimmt, die Makroviren haben sich gar nicht beteiligt. Aber das fand ich dann so ein bisschen arg kitschig. Andererseits ist der Moment, wo man denkt, oh nein, alles ist verloren und dann geht die Tür auf und Seven of Nine kommt rein und saves the day als Borg, noch als Borgfrau. Es ist einfach so großartig. Das hatte sowas Buffy-mäßiges oder so. Ich weiß es nicht genau. Es ist einfach, ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet und dann geht die Tür auf und ich denke so, genau, da ist noch Seven of Nine und die kommt jetzt rein und dann kommen alle anderen und rettet. Ja, aber weil sie ist ja die Einzige, die sozusagen die genug Firepower hat in dem Moment und ja, fand ich super. Ja. Aber ein bisschen cheesy war es trotzdem. Ja, es war sehr cheesy, aber es war großartig dabei. Also es war halt, wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich eine der großartigsten Folgen in der Staffel, für mich persönlich, weil also so viel Neues geben die Folgen nicht her. Eine andere, die ich ganz, ganz großartig fand, war die zweite, Imperfection, halt die Folge, wo Sevens hier Implantate nachgeben, weil es eine unglaublich schöne Dynamik war zwischen Icheb und Seven, weil Icheb sich dann opfern möchte für Seven of Nine. Und Seven, und ich meine, er hat eine größere Chance, das zu überleben als sie, aber es ist halt trotzdem gefährlich und sieht sich dann halt wirklich anschreien. Sie halt auf dieser Krankenstation sind und sich anschreien und sich fertig machen, weil sie halt nicht will, dass er das tut und er nicht akzeptiert, dass sie das halt einfach verweigern darf. Und das fand ich schön. Das war halt eine der wenigen wirklich emotionalen Folgen, die halt emotional waren auf eine Art und Weise, wo sich was Neues entwickelt hat. Ja, und dass Egypt nicht immer nur so der folgsame, strebsame Typ ist, sondern auch einen irgendwie Emotionen hat und die zulässt und danach handelt und gleichzeitig aber auch noch darüber nachdenkt, wie das gehen könnte und er ja wirklich eine Lösung hat. Und ich mag die Figur unheimlich gern und finde es immer so lustig. Das ist der bessere Wesley. Dass er der Wesley Crusher 2.0 ist, als wirklich der, wo man einfach das Gefühl hat, sie haben gedacht, wir machen sowas wie Wesley, nur in gut. Ja, oder? Ich meine, wir hatten es schon davon, dass er ja auch quasi dieselben Pullover trägt, aber sonst halt besser aussieht. Weil man sieht immer ein bisschen interessanter aus mit ein bisschen Metall im Gesicht. Oder? Ist schon so. Ja, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Tja, Will Wheaton, tut mir leid. Und das ist auch, wann immer der auftritt, bestätigt sich das eigentlich auch immer. Also ich fand dann sein Verhältnis mit Naomi Wildman ist irgendwie total süß und sympathisch. Und er ist auch der Einzige, der diese bescheuerte Q's Sohn-Folge erträglich macht. Ja, ohne ihn wäre das einfach. Ohne ihn wäre das, also ich habe mich die halbe Folge sowieso nur geärgert. Deswegen wollte ich auf jeden Fall über die sprechen. Und nur das Verhältnis von den beiden, dass dann so ein bisschen, die sich irgendwie dämliche Nicknames geben und keine Ahnung, das ist dann irgendwie. Ichi und Q-Boy. Ichi und Q-Boy. Das ist irgendwie lustig. Und aber ansonsten, wo habe ich mir wirklich nur gedacht, okay, ich bin ja sowieso, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, nicht so eine Freundin von der ganzen Q-Figur. Trivia, der Typ, der den Sohn von Q spielt, ist der Sohn von dem Schauspieler auch. Ja. auch das noch, ne? Ja. Und ich dachte mir einfach nur, ich habe jetzt wirklich keine Lust, mir anzusehen, wie diese immer total rücksichtslose Q-Figur auch noch seinen super verzogenen, dämlichen Sohn da ablädt, ja? Und ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich habe einfach nur gedacht, ich muss mir wirklich keinen verwöhnten, von Allmachtsfantasien besessenen Teenager ansehen. Das ist das Letzte, was ich sehen möchte. Also das ist halt, ich meine, ja, der ist eine übersinnliche Figur und nicht übersinnlich, ihr wisst schon, was ich meine, übernatürlich, allmächtig, Alien und hat diese Kräfte, aber davon abgesehen ist es egal, ob er die hätte oder nicht, weil so benehmen sich auch normale. Es gibt genug Menschen, die sich so scheiße benehmen, ja. Und deswegen hat es mich auch so aufgeregt irgendwie. Ja, vor allem, weil sie ihm ja danach halt seine Kräfte wegnehmen und er dann einfach nur ganz genauso ist wie ein Teenager. Ja, also es ist noch nicht mal mehr so, ich will hier nicht so ein Teenager-Bashing machen, es ist einfach so, der ist so ein verzogener, Junge. So ein Waspy-Teenager, so wie Logan bei den Gilmore Girls. Ja. Nur, dass Logan dazu noch mehr im Kopf hatte. Ja, durchaus. Oder so oder wie bei die ganzen Typen bei Veronica Mars, halt so reiche, verwöhnte Typen, die meinen, sie könnten sich alles erlauben. Und so benimmt er sich halt. Nur dass da der Reichtum übersetzt ist mit, er hat halt, ist halt allmächtig. Ja? Und ich glaube, das ist auch das, was mich NQ immer gestört hat. Ja. Dass er halt einfach, ja, super rücksichtslos, kann sich alles erlauben irgendwie und will die Leute durch Ringe springen lassen. Das Einzige, was dann halt interessant gemacht hat, ist, dass so Leute wie Jean-Luc Picard oder Catherine Janeway nicht durch Ringe springen, sondern es irgendwie anders hinkriegen, mit diesem übermächtigen Wesen umzugehen. Und das machte dann viele Q-Folgen dann doch wieder lustig, weil er ja auch durchaus dann sich da bezirzen lässt oder halt in irgendeiner Weise beeindrucken lässt. Aber ich fand, das war so. Zumal dann die Wandlung so schnell kommt und so klischee-mäßig und so, ja, nee. Ja. Das war ein Attentivpunkt, fand ich. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber es ist halt auch wieder, ich finde das so witzig mit diesem von wegen reicher, waspy, weißer Typ. Und dessen Perspektive muss man dann erstmal erzählen. Und das war nicht, das ist halt auch genau die Schwäche, finde ich aber auch von Star Trek. Und ich habe dann noch ein paar andere Folgen, und zwar einmal Body and Soul, die Folge 7. Und dann später die Folge 13, Repentance, die für mich so einen der Schwachpunkte von Star Trek ausmachen. Weil Star Trek ist immer vorgeblich dieses Diversität. Wir haben halt Tokens von allen möglichen Walks of Life sozusagen. Ne? Also wir haben Aliens, wir haben Menschen, wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben Menschen verschiedener Hautfarben, wir haben Hologramme, Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort. Dass sie halt immer versuchen, das alles irgendwie da reinzuwerfen. Aber die Art und Weise, wie sie ihren Fokus der Geschichten bauen, ist dann halt trotzdem immer ganz klar dieser, also eigentlich relativ einheitlicher Fokus, und auch ihre Vision von der Zukunft ist ja eigentlich aus einem relativ einheitlichen Fokus entstanden. Und ich finde zum Beispiel auch bei Body and Soul, fand ich es total witzig, weil, also einerseits war die Folge natürlich noch ganz witzig, weil sie von dieser Seven und Doctor Dynamik gelebt hat. Und die Schauspielerin von Seven ist so lustig spielt. Also kurz für wer nicht im Bild ist, weil sie den Doktor verstecken müssen, weil sie auf eine Alienrasse treffen, die irgendwie alle photonischen Wesen, also Hologramme irgendwie gefangen nimmt oder vernichtet, weil sie mit denen im Krieg sind, weil ihre Hologramme aufbegehrt haben und eine Rebellion gestartet haben, verstecken sie den Doktor quasi in Sevens Cortical Node, also in ihrem quasi. Sie laden ihn praktisch hoch. Sie laden ihn quasi in ihr Gehirnimplantat und daraufhin übernimmt er ihre ganze Motorik und ihren Sinn, also er steuert sie und er ist lebt. Also es ist nicht mal mehr so, dass sie sich den Körper teilen, aber solange er in sie hochgeladen ist, ist er in ihrem Körper, also er ist sie. Also er ist praktisch wie so ein Parasit. Ja, sie ist zwar bei Bewusstsein, aber sie hat keine Kontrolle über irgendetwas. Genau, und ich also gerade bei Body and Soul muss ich sagen, bei der Folge habe ich mich noch ganz gut amüsiert, weil eben sehr viel Humor dann auch daraus springt. Aber und es lustig ist, wie Jerry Ryan den Doktor imitiert, und das macht sie sehr gut. Das macht sie fantastisch. Also halt gerade wie das geschauspielt ist und einfach die Dynamik zwischen den Hauptcharakteren. Die hat für mich da rausgehauen. Aber was ich da halt krass finde, ist, der gesamte Humor der Folge ist eigentlich ein ganz langer Hetero-Witz. Weil, oh Gott, ja. Ja, weil. Ja. Weil der Witz ist von wegen, der Doktor, der ist ja ein Mann. Das heißt, er ist secretly ein Mann. Natürlich, und er sieht aus wie eine Frau. Und es ist ganz witzig, huhuhu. Weil dann verliebt sich dieser Alien-Captain in den Doktor. Als weil Seven. Weil er glaubt, dass sie eine Frau ist, aber er ist ja ein Mann. Und dann verliebt sich der Doktor in die Krankenschwester. Was dann natürlich nicht klappen kann, weil sie weiß ja nicht, dass er ein Mann ist. Ja, und sie will ihn dann schon mit ihrem Bruder verkuppeln, weil alle klarerweise davon ausgehen. Genau, und ich fand es unglaublich, also dass auf die Spitze wird dieser Humor halt tatsächlich getrieben bei der Auflösung ganz am Ende, weil dann treffen sich nochmal der Doktor und diese Krankenschwester. Und dann sagen sie halt irgendwas so, mit dem Bruder wird dann wohl nichts, ne? Mhm. Und dann sagt er, warum? Weil ich ein Hologramm bin? Und sie lächelt halt nur so. Sie muss nicht mal mehr sagen, nein, nicht weil du ein Hologramm bist, weil es ist halt impliziert, es ist halt total klar, natürlich nicht, weil er ein Hologramm ist, sondern also sie sagt halt irgendwie, du bist nicht sein Typ. Genau. Ne? Und dann sagt er, warum? Weil ich ein Hologramm bin. Und sie lächelt nur, weil es halt schon total impliziert ist, was die Antwort ist. Ja, natürlich, es lag daran, dass sie dachte, er sei eine Frau. Und es wird halt so viel Humor daraus gespeist, aus diesem heteronormativen Weltbild. Ich meine, einerseits spielt es halt ein bisschen damit, aber es ist... Ja, es spielt halt in dem Moment ganz interessant damit, wenn sozusagen Seven als der Doktor irgendwie so diese Krankenschwester eigentlich anfängt, so ein bisschen anzumachen. Und da ist es natürlich ganz, ganz lustig oder ganz interessant irgendwie, die Dynamik zwischen den zwei Frauen. Aber es wird ja dadurch wieder ausgehebelt, dass sie eben ja in dem Moment keine Frau ist, sondern eben der Doktor. Halt super. Und das ist ja auch dann der Witz. Das ist ja auch dann der Witz. Eine Frau gräbt eine Frau an, aber das ist ja gar nicht so. Ja. Na, es ist alles ziemlich platt Das spielt sich halt, also es will ein bisschen experimentieren, habe ich das Gefühl. Na, es will das halt auch aufgreifen, aber es bleibt halt total fest eben in dieser heteronormativen Perspektive verankert, dass der Mann steht auf die Frau, aber er ist als Frau verkleidet. Halt genauso wie diese ganzen Teenager, wie diese komischen Teenie-Komöden, wo dann der Highschool-Nerd sich als Mädchen verkleidet, weil er irgendwas... Oder umgekehrt, ja. Genau. Ich glaube, ich kenne es sogar öfter noch umgekehrt, dass irgendwie sich ein Mädchen als Junge verkleidet und dann denkt irgendein Junge, er wäre schwul, weil er auf einmal... Und das ist dann der größte Horror. Und dann am Ende, ach, ich bin gar nicht schwul. Und das ist genau das. Das ist genau das und das schlägt halt genau in diese Kerbe. Ja. Und das ist halt auch wieder so eine Art und Weise, wo es halt versucht, Diversität reinzubringen, aber halt einfach in dieser Perspektive verankert ist, diese Ich finde außerdem, dass sich halt der Doktor mit, er kann zum ersten Mal diese ganzen Dinge erfühlen, essen und irgendwie, und trinken und Alkohol, aber trotzdem, er ist in Sevens Körper und nutzt den total aus. Ja, und das ja? wird auch und so halt thematisiert. Das ist irgendwie so ein, sie motzt ihn dann halt mal an, aber letzten Endes ist es dann nur so, sonst kommen wir ja nicht raus und er muss das ja tun, aber er amüsiert sich prächtig dabei, und es wird irgendwie überhaupt nicht thematisiert, dass er quasi ihren Körper da so benutzt. Ja. Sie wirft ihm einmal und vor, überhaupt nicht Rücksicht nimmt. You became sexually aroused in my body und ist sehr, sehr wütend. Aber es wird halt auch eher als Witz gespielt, als dass man halt wirklich irgendwie mal thematisiert, hinwegen, dass das sehr weird ist, was der Doktor da macht. Nee, aber die andere Folge, wo ich halt auch fand, dass diese spezifische Perspektive stört, ist Folge 13, Repentance. Mhm. Und zwar gibt es da, also die Voyager begegnet einem Gefängnistransport, wo das Schiff aber gerade schwere Fehlfunktionen erleidet und alles ganz furchtbar ist. Und dann beamen sie die halt alle rüber und das Schiff explodiert. Und dann stellt sich raus, dass diese ganzen Gefangenen, die sie darüber transportiert werden, alle hingerichtet werden sollen. Und das ist für Star Trek Zukunft natürlich befremdlich, weil die Todesstrafe nicht mehr haben und weil sie sich das auch gar nicht vorstellen können und die sie aber trotzdem durch die Prime Directive eben diesen Nicht-Eingriffspakt haben. Und dann müssen sie damit klarkommen. Dann gibt es zwei Storystränge und der eine ist eben es gibt diese eine Minderheitenrasse auf diesem Gefängnistransport, die halt ein ganz, ganz klares Pendant dann zu African Americans darstellt. Es wird, Neelix zitiert auch genau die gleichen Statistiken von wegen, diese Rasse ist prozentual so und so viel in den Gefängnissen vertreten, aber nur so und so viel in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und ist es viel wahrscheinlicher, dass sie für irgendwas verurteilt werden. Genau. Es werden halt einfach exakt die gleichen Statistiken. Und hängt mit Armut zusammen, weil sich Reiche irgendwie rauskaufen können. Und es werden halt im Prinzip exakt dieselben Statistiken aus dem US Penitentiary System rausgegriffen und dann darauf übertragen. Und der andere Plot ist dann ein Alien dieser Mehrheitenrasse hat einen Gehirndefekt, der ihn praktisch gewalttätig gemacht hat. Ja, aber im Prinzip ist das das ist ja so ein bisschen so wie so Psychopathie. Also er hat im Prinzip einfach, es gibt keine Verbindungen, die ihn in irgendeiner Weise empathisch oder er hat kein Gewissen quasi, er hat kein Mitgefühl und deswegen ist er halt ein Gewalttäter und Mörder. Genau. Und also das gibt's halt auch öfter. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe so eine Dr. House-Folge mal gesehen. Also das ist auch wieder eigentlich ziemlich typisch, ne? Und was ich total interessant war, dass sie beide Stränge zuerst etablieren Und dann diesen Plot, wo es um systemische Probleme, um Rassismus und um Ausgrenzung ging, irgendwie total links liegen gelassen haben, weil der... Zumal sich herausstellt, dass er dann tatsächlich ein Fiesling ist. Also da habe ich wirklich gedacht, wie jetzt? Es wird so ein Minderheitenplot aufgemacht und der wird damit ausgelöst, dass im Prinzip wir vermittelt bekommen, so durch die Blume, ja, die sind wirklich so schlimm. Also im Prinzip ist es doch das, weil er freundet sich mit Neelix an und lässt durch Neelix irgendwie seinem Bruder einen Brief zukommen und dann wird die Voyager angegriffen von einem anderen Schiff, das versucht, die Gefangenen zu befreien. Und dann gibt es eine kleine Revolte, die auch wieder schnell niedergeschlagen wird, aber während der er sich total rücksichtslos verhält und gewalttätig und man halt merkt, der hat so zwei Gesichter. Und Neelix gegenüber war er so, wir sind irgendwie so eine arme Minderheit und dann ist er auf einmal so voll der Fiesling. Und ich dachte so, was, das ist jetzt sozusagen eure Auflösung dafür? Die sind halt wirklich so schlimm. Die sind schon zu Recht, so werden die so viel ins Gefängnis gesteckt und sind immer, es wird immer angenommen, dass sie die Gewalttäter sind oder was. Also welche Botschaft sollte man davon denn sonst mitnehmen? Ja, ich denke halt wirklich genau, dass das unabsichtlich war, weil sie den Plot so sehr vernachlässigt haben. Ne? Also es war ja im Prinzip, sie haben beide Plots zuerst entwickelt, sie haben halt auch, wie gesagt, die ganzen Statistiken durch Neelix zitieren lassen. Ja, aber Neelix sagt ja dann sogar noch, du hast mich benutzt und ich werde nicht mal auseinandersetzen. Ich meine, jetzt am Anfang haben sie halt beide Plots praktisch eigentlich gleich entwickelt, aber sobald dieser Geisteskrankheit-Plot irgendwie auf die Füße gekommen ist, war das andere, ist das andere total abgefallen. Dann war es super, super unausgeglichen, weil dann war es so, ja, aber dieser Typ mit der Geisteskrankheit, das ist ja viel interessanter als so systemische Probleme. Ich weiß nicht, aber es ist ja schon interessant, also das hast du ja gesagt. Ist es an sich interessant. Aber nein, es ist schon interessant oder merkwürdig, dass der eine Plot halt diese Figur, die so ein bisschen, der hatte ja dann auch, der sah so ein bisschen dunkelhäutig aus und ich weiß nicht, und der Psychopath, der dann, der wurde irgendwie von den Wärtern geprügelt und um sein Leben zu retten, hat er Nanoprobes eingesetzt bekommen und die reparieren dann seine Gehirnsynapsen und plötzlich empfindet er Schuld und Empathie und merkt, das, was er getan hat, ist falsch und er ist ein anderer Mensch und dann freundet er sich auch noch mit Seven an und dann hat man irgendwie so das Gefühl, hier ist dieser rehabilitierte irgendwie Mörder und Gewalttäter und dann ist quasi, der ist jetzt auf einmal everybody's darling. Ja, genau. Yeah. Ne? Und der andere, es stellt sich raus, ist doch einfach ein Fiesling. Also ich finde das so merkwürdig aufgelöst und das im Prinzip ist dann das Einzige, was sie noch tun, um das so ein bisschen zu retten, ist, dass auch der rehabilitierte oder geheilte Psychopath nicht der Todesstrafe entkommt. Ich will nicht sagen, dass ich dafür bin, dass die getötet werden, aber in der Logik der Folge hat es dann sozusagen, sonst wäre es wirklich so, und der entkommt jetzt auch noch dem, ich weiß nicht, das hätte so eine schiefe, keine Ahnung, so ein schiefes Gerechtigkeitsbild auch irgendwie geworfen. Auch auf die Voyager-Crew, ich weiß nicht. Oder mehr auf die Autoren eigentlich und Autorinnen. Ja, aber ich fand es halt auch interessant, wie sehr sich dann alle auch auf der Voyager Crew und alle für diesen einen Typen eingesetzt haben, ne? Während halt das alles, was Neelix eigentlich aufgedeckt hatte, niemand interessiert hat. Und er hat ja mit Tom Paris darüber geredet und Tom Paris ist so, ach was. Ja, das, genau. Das glaube ich nicht. Das ist doch Blödsinn. Nein, im Gefängnis erzählen alle irgendwie sowas und ja, das ist ja. Und ich meine, ich finde es sehr, sehr schräg. Ja, es ist super ungleichgewichtig. Und ich fand es einerseits, finde ich es ja okay, dass man sagt von wegen, du hast Leute, die werden systematisch verfolgt, aber das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht verdient haben. Ne? Also so in dem Sinne, dass man halt das sagt von wegen, ja, du hast die Leute, die also er wurde ja aufgrund von hier fadenscheinigen circumstantial evidence, nennt man das ja, ne? Sind nur Indizien, Indizien wurde er verurteilt. Aber die gehen ja in keine Richtung. Ne? Man kann ja nicht sagen, dass es nicht war. Und dass sie das dann aber dann hätte ich es halt besser, ich hätte es halt besser gefunden, wenn sie es offen gelassen hätten. Ne? Ich finde es auch okay, dass er dann versucht auszubrechen, ne? Weil ja, natürlich. Aber wie er sich dabei verhält. Genau, wie er sich dabei verhält, darum geht es halt, dass er das dann so plötzlich total sich wendet und dann den Wächter noch umbringen will und auch total lacht dabei. Ja, und dabei. Er hat halt dieses verzerrte Gesicht, es ist so genau dieses klischee-mäßige, er hat zwei Gesichter, er war nett zu Lilix und wollte nur sein Vertrauen gewinnen und jetzt zeigt sich sein wahres Ich. Und das ist halt, wenn man eigentlich dabei ist, strukturelle Gewalt und Diskriminierung anzusprechen und dann das ist... Und ich denke halt tatsächlich, Ich denke tatsächlich, das ist, dass ihnen keine andere Auflösung eingefallen ist und dass sie den anderen Plot interessanter fanden. Ne? Weil natürlich, ein Typ, der ein Mörder ist, aber dann war er doch nur krank. Oh, und das, ja. Ja, aber weißt du, ich meine, wenn du dir das jetzt anschaust, die Narrative, die wir heutzutage und ja immer wieder in den Medien vorfinden, wenn es irgendwie ein weißer Gewalttäter ist, dann wird immer gesagt, wir wissen auch nicht, was in seinem Kopf vorgeht, er ist wahrscheinlich krank oder er ist irgendwie ja, und das unzurechnungsfähig und sowas. Sie fallen halt in genau dasselbe Loch. Und sie fallen in dieses Narrativ rein und man denkt echt nur so, was? Ja, was macht ihr da? Ja. Und es ist sehr, das ist sehr, sehr problematisch. Ja, und ich fand halt, also wie genau, halt Q2, Q2, dieses Body and Soul und Repentance waren halt genau die Folgen, die für mich irgendwie nochmal demonstriert haben, das ist das, was Star Trek nicht kann, das ist das, wo Star Trek nicht weit genug guckt, weil Star Trek macht halt diese oberflächliche Diversität, diese oberflächliche Repräsentierung, aber wenn es dann halt wirklich darum geht, wie werden Stories aufgebaut, wie erzählen wir Dinge, wie zeigen wir irgendwie komplexe Gesellschaftsverhältnisse, dann bricht das halt ein. Ja. Und deshalb ist dann nochmal, fand ich, sehr gut demonstriert. Geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, wir können da irgendwie Folge 18 anschließen, Human Error. Es geht in eine andere Richtung, aber Human Error, in der Folge geht es um Seven of Nine, die heimlich ein Holodeck-Programm laufen lässt, indem sie ihre Social Skills trainiert, aber in Wahrheit lebt sie so ein bisschen auch gewisse Fantasien aus. Also gut, sie sieht sich da oder sie simuliert darin, dass sie quasi schon viel menschlicher geworden ist, dass ihre Implantate rausgenommen wurden und dass sie kann darin viel besser mit anderen Crewmitgliedern umgehen, ist irgendwie beliebt und sie richtet sich ein eigenes Quartier ein. Und kriegt eine Uniform. Und sie fängt an, sie hat Dates mit Commander Chakotay. Und auch mehr als das, also es entspannt sich eine kleine Romanze zwischen Holo Chakotay, natürlich von ihr entsprechend programmiert, und Seven of Nine. Und sie spielt Klavier und kocht, und wobei das tut sie auch tatsächlich. Und die Sache ist die, es wird dann damit erklärt, also es passiert dann etwas, dass irgendwie sie so eine Art Borg, so ein Failsafe hat, oder ja, so einen, wie beschreibt man das am besten, dass wenn sie zu viele Emotionen empfindet, dann schaltet ihr Gehirn ab, so in der Art. Und das stellt sich dann am Ende raus und der Doktor ertappt sie dann also quasi und ist aber der Einzige, der das irgendwie mitkriegt. Und dann erklärt sie ihm, seit sie daran erinnert wurde, dass es mal Unimatrix Zero gab und sie da quasi auch Beziehungen hatte und eine Liebesbeziehung, hat sie das Gefühl, etwas fehlt in ihrem Leben und so. Und ich finde, dieser Ausgangspunkt, das heißt, dass so Seven denkt immer über ihre Menschwerdung nach und sie hat ihre Social Skills schon in der Vergangenheit versucht zu trainieren und dass sie darüber nachdenkt, dass in ihrem Leben was fehlt und so, das finde ich alles soweit nachvollziehbar. Aber ich finde die Art, wie es dann umgesetzt ist, also dass sie sozusagen nicht nur, dass sie diese Simulationen macht, die so einen total romantisch kitschiges Dating und so simulieren, ja. Nicht nur, dass sie die macht, sondern dass sie mit denen so, dass sie so obsessiv wird. Weil sie ja deswegen, dann tut sie ihren Posten deswegen vernachlässigen und irgendwie es passiert dann noch irgendwas anderes Dramatisches und dann ist sie fast zu spät und die Voyager muss gerettet werden, natürlich, wie immer und so. Das, da habe ich dann mich einfach gefragt, passt das jetzt überhaupt zu der Figur? Ist das realistisch? Und dann ausgerechnet für sowas und dass sie dann sozusagen so Barclay-mäßig mit anderen Figuren irgendwie, also mit sozusagen ihren Crewmitgliedern interagiert, die alle das tun, was sie sich vorstellt, weil sie es so programmiert hat. Und da finde ich so, ist das fair gegenüber der Figur? Die ist sonst doch ganz anders. Und also selbst wenn sie natürlich, ich finde es nachvollziehbar, dass sie sozusagen, dass sie einerseits das selber nicht so hinkriegt bis jetzt in ihrem Crew-Leben, in ihrem Sozialleben auf der Voyager und dass sie sich danach sehnt, aber dass sie dann sozusagen so nicht aufhören kann und deswegen ihren Posten vernachlässigt und gleichzeitig ist es so eindimensional, also weil sie doch sonst immer so nach Perfektion und nach so vielem außerhalb dessen, was alle anderen tun, strebt und da so einen Blick für hat und sich für Dinge begeistern kann, für die sich sonst niemand begeistern kann und mit Tuvok auf irgendwelche langweiligen Missionen fährt. ja, einfach so, weil es ihr Spaß macht und solche Geschichten. Und dann ist es so 0815. Hat dich das nicht irgendwie frustriert? Ja, also ich muss sagen, was mich an der Folge tatsächlich am meisten frustriert war die Sache, dass ihr Fail-Safe-Mechanismus aktiviert wird, wenn sie Chakotay knutscht und nicht zum Beispiel, oh, wenn sie super emotionale Streits mit Icheb hat, weil sie glaubt, dass sie sterben muss oder all die anderen Sachen, in denen sie wirklich emotional Gott, so weit hab ich gar nicht gedacht. Du hast und, recht. Und ich finde, dass zieht irgendwie ihre ganze Entwicklung so ein bisschen in den Dreck, weil das so ist. Das war bisher noch nicht so emotional. Ja, und aber wenn man Chakotay küsst, dann ne, hört es halt auch wieder so unglaublich diese romantische Vorstellung, dass natürlich die Liebe ist das Allergrößte und Tollste und Geilste. Und das ist so, ja, nein, aber das wird halt total in Schatten. Zumal, wenn es halt ein Kuss ist mit einem in einer Holo-Version der eigentlichen Person, ja. Also das, weißt du, es ist noch nicht mal das the real thing. Und dann, okay. Oder zum Beispiel, weißt du noch, aber als komische, du weißt doch, Männer. 29. Jahrhundert-Drohne da war und sie die dann, halt praktisch großziehen musste und die Drohne sich dann für das Wohl der Voyager geopfert hat und sie da neben stand und gesagt hat, you're hurting me. Und all das ist halt anscheinend nicht so emotional beanspruchend wie Holo-Chakotay knutschen. Ja, und dann ist es auch noch so, dass man das Gefühl hat, das ist wieder so ein komischer Deus Ex Machina, ja, dass sie irgendwie, dass danach wieder alles ist wie vorher. Weil also, sie können da keine Konsequenzen draus ziehen. Sie können nicht, Was ich am allerbesten finde an diesem Plot, also auf die schlechte Art und Weise, ist, dass sie am Ende sagt, sie so, ja, nein, ich möchte das jetzt nicht machen, weil der Doktor schlägt ihr vor, dass man das irgendwie rausoperieren könnte, ne, damit sie eben die volle Brandweite menschlicher Emotionen erleben kann. Und sie sagt so, nee, möchte ich jetzt doch nicht. Dann im Finale der Staffel wird diese Operation innerhalb von einem Tag vereinbart und durchgeführt und offscreen durchgeführt, weil sie ein Date mit Chakotay hat und ihn knutschen möchte und deswegen bitte das mal vorher eben beseitigen lässt. Und das fand ich so absurd. Ich fand das so krass. Also ich meine, dass sie dann da in dieser Folge sagt, ja nein, das möchte ich noch nicht, ich bin noch nicht bereit dafür, okay. Aber dass sie dann im Finale dann so eine kleine Szene einbauen, wo sie sagt, dieses Ding, was wir etabliert haben, das ich habe, können wir das wegmachen? Wie wäre es heute um 6? Ja, super. Nice. Ja, das ist so, zack, zack, Gehirnoperation, jetzt. Ja, und das dann nicht nochmal mehr gezeigt wird, sondern direkt das Date danach, weil das ist vollkommen irrelevant. Ja, ich habe sogar gedacht, hat es jetzt stattgefunden oder brauchst du es vielleicht doch nicht? Geht's auch ohne? Man weiß noch nicht mal genau, ist es passiert? Ja. Bitte mal eine Operation um 6 Uhr. Ja, es war halt wirklich dann irgendwie so ich habe ein Date. Genau, wie so ein Friseurtermin. Ja, oder so. Exakt. Das war echt, das fand ich echt wild, dass sie das halt dann so mal, dass sie es in dieser Folge so hanebüchen romantisch da reinmischen, von wegen, sie kann diese Gefühle nicht empfinden. Und nur um das dann irgendwie eine halbe Staffel später abzufertigen, mit, übrigens, mach mal eben weg, ne? Du weißt, im Finale muss immer alles schnell gehen. Ja, nee, aber. Auch im Finale, dass halt das Baby dann innerhalb des Finales natürlich geboren wird und. Jetzt spoil doch ja, nicht alles, yeah, wir wollen darüber doch noch im Ganzen sprechen. Ich habe Probleme damit. Ja, aber das finde ich war aber schon klar, seit das Baby im Gespräch war oder seit klar war, dass Belana schwanger ist, dass dieses Baby zu einem bedeutsamen Zeitpunkt geboren werden wird. Dass es dann wirklich dann geboren wird, ist schon nochmal der Gipfel der Absurdität. Aber da kommen wir noch hin. Wie wäre es, wenn wir noch über, genau, das passt nämlich gerade dazu, Natural Law. Will ich nur deswegen erwähnen. Natural Law ist eine Folge relativ am Ende, Folge 22, wo Seven und Chakotay auf einem Planeten stranden und so eine Art Naturreservat, das in dem so ein indigenes Volk treffen, die zuerst halt so primitiv wirken, aber natürlich gar nicht so primitiv sind, sondern halt nur irgendwie so in ihren traditionellen Weise leben und mit denen sie Chakotay natürlich wieder sofort zu Hause fühlt. Genau, und sofort die Zeichensprache lernt und es ist so ein bisschen sehr klischeemäßig. Ich finde die Folge nett, ich mag die. Zumal man die ganze Zeit denkt, warum gibt es noch diesen Nebenplot, dass Tom Paris währenddessen irgendwie Flugstunden nehmen muss. Und dann am Ende werden diese beiden Plots aber ja ganz gut zusammengeführt. Aber nein, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe gelesen, dass Jeri Ryan, also Seven of Nine, die Darstellerin, dass sie das total nervig fand mit diesem Liebesplot mit Chakotay. Und ich habe erst gedacht, sie fand den Liebesplot mit Chakotay doof. Aber was sie wohl wirklich doof fand, war, dass es eben diese eine Folge gibt, wo sie eben ihre Holo-Romanze hat mit ihm. Und das danach dann wieder so fallen gelassen wird und sie dann zu dieser Folge, wo sie zusammen eben bei diesem indigenen Volk sind, sie eben auch explizit gefragt hatten, soll ich darauf Bezug nehmen, soll ich in irgendeiner Weise das in meine Darstellung einfließen lassen, dass ich da mal romantische Gefühle hatte oder so, ja, weil das würde sich ja anbieten, Chakotay ist dann auch verletzt und dann wurde ihr wohl gesagt, nein, und das, wenn man auch die Folge sieht, dann ist das so, dass man denkt, okay, wenn man möchte, kann man das so interpretieren, dass Seven of Nine einfach super beherrscht ist und super professionell und sie einfach ihm gegenüber sich komplett neutral verhält. Aber natürlich hätte man das auch anders machen können und da so ein bisschen eine Entwicklung andeuten. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt wurde ihnen gesagt, nein. Und keine zwei Folgen später ist das Finale und sie kommt mit Chakotay zusammen. Und es ist halt so. Ja, was für eine Art zwei Folgen später sind sie dann beim dritten Date. Genau, was für eine Art ist das irgendwie eine ja, wobei ist es ja dann auch Monate später. Ja, ja. Aber trotz allem, dass sie sich dann doch noch entschließen, ja, wo man so denkt, ich habe das Gefühl, sie haben in der siebten Staffel so rein schreibtechnisch, was die Drehbücher anging, es ist ein bisschen inkonsistent, als hätten sie nicht mehr genau gewusst, in welche Richtung sie jetzt möchten. Und sie haben halt versucht, den Plot oder den Story-Arc, die Entwicklung jedes einzelnen Charakters irgendwie zu Ende zu bringen, ne? Da halt noch jeden noch irgendwie einen Stempel aufzudrücken, von wegen abgefertigt. Aber waren sich dann nicht ganz so sicher, was sie damit als eigentlich ausdrücken wollten. Also halt, wie gesagt, dieses ganze Belana-Tom Paris-Plot ist halt so, ja, müssen euch fertig machen, Stempel, Stempel, Babystempel, fertig. Familienstempel. Und bei Chakotay und Seven of Nine waren sie sich dann bis zum Ende nicht sicher und waren dann so, ja doch, jetzt hier Pärchenstempel, so fertig. Ja. Ich meine, es ist auch, wenn man sich dann halt überlegt, wer ist so übrig und was kann dann noch so passieren, ist es was, was finde ich durchaus Sinn macht. Also für mich hat es durchaus funktioniert. Ich weiß, du kannst nicht verzeihen, dass Janeway und in der letzten Folge, ja, sie kommen nach Hause, sie haben endlich Zeit, dass sie vielleicht, ne, aber nein. Aber du merkst doch, man merkt doch, dass das Schiff Chakotay Janeway schon lange abgefahren ist. Nein. Das ist abgefahren zu diesem Zeitpunkt. Nein, das kann nicht genau da kann sein. Nichts mehr passieren. Das ist, das kennt man ja auch von, wenn mal da was war und dann ist man jahrelang Freunde, da passiert nichts mehr, Iris. Es tut mir leid. Aber es war ja nie wirklich was. Sie haben es ja auf Eis gelegt. Aber deswegen doch. Es ist halt einfach, irgendwann kennt man sich auch zu gut, weißt du? Sie sind jetzt nur noch Freunde. Ich finde das nicht richtig. Wohin ging? Aber wir lieben doch Seven of Nine. Ja, natürlich. Seven of Nine ist großartig. Von daher. Ich mochte das, dass sie in dieser Shattered-Folge, wo Staffel 7 Chakotay auf Staffel 1 Jamie trifft, sie ihn fragt, so, hier erscheint, haben wir uns ja ganz schön gut kennengelernt. Das ist etwas, was ich wissen möchte. Und er dann sagt, es gibt ein paar Barrieren, die haben wir nie überschritten. Also es ist so, wir haben sie noch nicht überschritten, vielleicht im Finale. Nein, schon wie er das sagt, es klingt absolut so, als hätte er sich damit abgefunden. Ja. Seine Gefühle sind in der Vergangenheit. Ja, meine Dinge. Ja, ich weiß, aber ne, ich meine, dann ändert sich ja was. Im Finale ändert sich ja praktisch diese gesamte Rahmenbedingung, die das unmöglich gemacht hat. Und dass sie dann ausgerechnet dann den Riegel vorschieben machen müssen und sagen, nee, jetzt ist er mit Seven zusammen, lalalala. Ja, aber zu dem Zeitpunkt ist es doch schon alles Jahre her, dass da mal ein Funke war. Das musst du ja auch mal realistisch betrachten. Nein. Realistisch, ihr wisst schon. Nein. So wie der Rest dieser Serie. Genau, so wie der Rest des Space Travel Craziness. Ja. Ja, nein, ich fand es wirklich schade, dass sie das dann halt... Also ich finde grundsätzlich eine Seven-Chakotay-Beziehung fand ich gar nicht so schlecht. Ich meine, ich fand es auch glaubwürdig, dass sie sich ihn ausgesucht hat als ihren Holo. Das ist auch lustig, weil sie sagt ja dann auch zum Doktor, als der Doktor sagt, und offensichtlich ist Chakotay hier in ihrer Holo-Simulation der Gefährte ihrer Wahl. Und sie sagt, und sie meint, er schien mir wie die richtige Wahl. Er hat viele bewundernswerte Eigenschaften. Sie sagt so ganz neutral, als hätte sie das rein rational getroffen, was natürlich typisch ist. Aber ich fand es lustig. Ja, also ich fand es auch absolut glaubwürdig, dass sie sich ihn ausgesucht hat. Ich finde es ein bisschen verwirrender, dass er dass er sie mag, weil ich weiß nicht, ich finde, sie ist halt so von ihrer persönlichen Entwicklung her, sie wirkt halt noch so jung, ne, weil sie diese ganzen Erfahrungen erst noch sammeln muss, ne? Und es kommt mir irgendwie nicht so wie Chakotays Typ vor, irgendwie. Aber grundsätzlich okay, damit komme ich klar. Und wenn sie das halt auch einfach in der Staffel so langsam etabliert hätten, wäre es auch vollkommen okay gewesen. Aber es war halt so, jetzt wo wir nach Hause kommen, verpartnern wir ihn schnell. Ja, ich meine, die ganze, ja, aber das haben sie natürlich auch gemacht, damit das Finale so in seiner Tragik funktioniert. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also, damit die ganze Story-Entwicklung basiert ja fast darauf. Mhm. Ich sag ja nicht, dass das nicht ein bisschen bemüht und zurechtgebogen ist. Ja. Also, dass halt sozusagen offensichtlich das Ganze nicht ohne älterer Typ kommt mit der super hübschen, jungen, blonden, also ich meine, älterer Typ, ihr wisst schon, jetzt nicht super alt, aber es ist wieder so ein Klischee, dass es ohne Romantik irgendwie nicht zu Ende zu bringen ist und das dann auch ein bisschen die Triebfeder ist, eine der Triebfedern für die ganze Entwicklung des Finales, muss man ja mal sagen. Aber bevor wir jetzt schon zu viel zum Finale kommen, wollen wir nicht noch über, weil das ja doch eine der Doppelfolgen, es gibt zwei Doppelfolgen, das ist einmal die Flesh and Blood, wo eines der Themen, das mehrmals aufgegriffen wird in der siebten Staffel, sind ja so die Rechte von Hologrammen. Mhm. von den photonischen Wesen. Das ist halt praktisch der Doktorplot mit dem Doktorplot, ja. Wobei das auch wiederum in unterschiedlicher Qualität so passiert, hat man das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, Flesh and Blood ist so ganz nett. Aber ich find's super weird. Und ich, weird, ja. Weil das ist halt wirklich der Moment in Staffel 5 war das? War das, ja, Staffel 5 oder 4? Staffel 5. Der für mich keinen Sinn gemacht, dass sie dann nach diesem Nazi-Holodeck-Herogen-Folge. Ja, wir erinnern uns, die Herogen kapern die Voyager und lassen die Crewmitglieder in komischen Nazi-Resistance-Frankreich-Plots. Weil natürlich. Ja, natürlich. Gegeneinander kämpfen. Und das einzig Gute daran, oder nein, nicht das, eigentlich mochte die ja super gerne, aber weil sie so wahnsinnig trashig ist, wie dann am Ende irgendwie Nazis und Klingonen und Aliens auf der Voyager rumrennen, herrlich. Das war wunderschön. Das war wunderschön, aber ja, Ende. Aber was keinen Sinn gemacht hat, am Ende gibt sie ihnen halt die Technologie, obwohl sie die ja eigentlich sowieso schon von ihrem Schiff ein bisschen mit dieser Revolte, die dann anfangen, vertrieben haben. Ne? Also sie haben sie ja eigentlich schon besiegt. Sie haben sie besiegt und trotzdem geben sie den Herogen Holotechnologie, damit sie irgendwie fortan nur noch holografisch simuliert was halt ihre Jagden machen können. Ganz, ganz klar auch die erste Direktive bricht und einfach überhaupt keinen Sinn macht. Und ich kann das, dieser Doppelfolge kann ich das halt so ein bisschen verzeihen. Ich meine, ich finde das total dämlich, aber dann gut, ignorieren wir das und lassen es uns hinter uns. Aber anstatt das zu tun, sind sie so, hey, wisst ihr noch, als wir diese total blöde Entscheidung getroffen haben, lass uns doch einfach noch eine Doppelfolge daraus machen. Und die ganze Doppelfolge über ist Jamie auch so, das war ein Fehler, dass ich denen diese Holotechnologie gegeben habe. Ach, und was? Ne? Dann ist es so, ja, ach nee, wäre ja weird, wenn es dafür Regeln und Bestimmungen gäbe in der Starfleet. Nach was hätte sie sich nur richten sollen? Und das ist halt, aber das fand ich halt so ein bisschen, ja gut, du hast da eigentlich ein komisches Plothole gebaut und lore-mäßig ein bisschen daneben gegriffen. Und was machst du, anstatt es einfach so ein bisschen so ein mit dem Finger, so mit Fuß drüber zu scharren und das so ein bisschen einfach hinter dir zu lassen. Du ziehst es nochmal hervor und zeigst drauf und sag mal, guck mal, das, was wir da gemacht haben. Das war ganz schön blöd. Ja, also hier sind, also die Hologramme wurden von den Herogen natürlich so super programmiert, damit sie die perfekte Beute sind zum Jagen, dass sie so intelligent und gefährlich wurden, dass sie quasi die Herogen überwältigt. Und zwar wurden sie auf der Template des Doktors programmiert. Das ist ja das, was, deswegen sind sie ja so gut. Ja. Weil der Doktor ja das einzige lernfähige Hologramm ist, was sich selber weiterentwickeln kann. Und deswegen haben sie irgendwann diese Standard-Hologramme verworfen und neue Hologramme auf der Template des Doktors programmiert. Ja, und haben jetzt irgendwie ein Schiff gekapert und das eine Hologramm hat so leichte größenwahnsinnige Allmachtsfantasien entwickelt und will jetzt überall alle Hologramme befreien und auch dafür auch durchaus organische Lebewesen töten. Das ist auch so ein neues Wort. Auf einmal benutzt der Doktor das dann auch dauernd, ne? Photonics und Organics. Photonics und Organics. Da benutzen wir jetzt leider wieder die englischen Begriffe, weil natürlich wir die Sachen auf Englisch gesehen haben. Ich weiß nicht genau, wie sie es im Deutschen nennen. Wahrscheinlich photonische? Photonische und organische Lebensformen. Wahrscheinlich, ja. Ja, nein, aber da fand ich es übrigens auch so nervig, dass dieser Widerstandskämpfer, das war ein Bajorana-Hologramm, dass der dann nachher, dass der zuerst war der noch ganz in Ordnung, dass sie ihn dann nachher auch in dieses Bösewicht, in diese Bösewicht-Schablone gedrückt haben, dass er halt komplett durchgedreht ist und dann super halt nur noch seine Vision halt auch immer extremer und extremer wurde und ja, und damit haben sie quasi wieder die interessante Frage, wie ist das denn mit den Rechten für Hologramme? Also ja, das ist ja ein total spannendes Thema. Also ich meine, im Prinzip geht es ja in so eine Richtung Roboterrechte und genau. Und aber sie winden sich da quasi raus, sich damit sozusagen noch ernsthafter auseinandersetzen zu müssen, indem sie ihn dann halt einfach so zum, also es geht ganz schnell in diese Hell 9000 durchgedrehter Algorithmus Bösewicht so. Ja. Wobei natürlich Hell 9000 ein bisschen komplexer ist als das, aber ja. Und das fand ich dann auch, also da fand ich auch wieder, hätte man vielleicht noch mehr draus machen können, aber ja, die ganze Idee war so ein bisschen, ja, war schon so ein bisschen. Ja, es war halt wirklich, wir greifen halt das nochmal raus, was schlecht war und zeigen nochmal drauf. Wobei, wie gesagt, ich meine, sie hatten vielleicht einfach die Idee, was zu machen zum Thema, wie ist das eigentlich mit den Rechten von Hologramm, was angesichts der Entwicklung des Doktors ja durchaus Sinn macht. Und dann haben sie gesagt, was könnten wir da noch machen? Da war noch die Herojin mit ihrem Hologramm. Und man muss ja sagen, dass die Herojin versucht haben, aus der Hologrammtechnologie sozusagen alles rauszuholen, was geht, damit sie irgendwie total krasse Beute haben, weil das eben ihre komische Tradition ist. Wobei wir auch schon damals, glaube ich, festgestellt haben, dass schon allein die Rasse der Herojin irgendwie so merkwürdig eindimensional und was ist das denn für eine, also wie können die über die Jahrhunderte irgendwie nur diese eine Sache machen, ja? Das ist irgendwie, wieso gibt's die überhaupt noch, ja? Naja. So wie alle Alienrassen. Ja, die haben ja auch alle immer dasselbe an. Ja. Es gibt irgendwie, oder? Alienrassen haben immer vielleicht nochmal drei verschiedene Farben, was die Klamotten angeht, aber sonst haben sie alle dasselbe an. Ich meine, wir haben doch auch nicht alle dasselbe an. Anyway. Fashion in der Zukunft mit Lucy. Ja, ich finde das, interessant. Ja. Ich meine, das ist... Aber wegen Stereotype Alienrasse, muss ich noch kurz reinwerfen, fand ich eigentlich ganz witzig, was sie in der Folge 14 Prophecy gemacht haben mit diesem Generationsschiff aus Klingonen, in das sie irgendwann reinfahren. Das war lustig, ja. Weil... Klingonenfolgen sind ja immer unglaublich stereotyp. Die waren so eine Art klingonische Amish. Ja, genau. Das habe ich halt total auch gesagt. Von der Welt ab, also komplett von allem abgeschlossen und leben noch so wie die Klingonen vor. Genau, das habe ich auch gesagt, die Klingonen Amish People. aber ich fand's, weil Klingonen werden eigentlich genau eben wie so viele andere Sci-Fi-Rassen wie halt auch die Herojin eigentlich immer super stereotyp und einseitig gezeigt und ich fand und deswegen finde ich auch viele Klingonen-Folgen nach einer Weile ein bisschen anstrengend, weil die immer nur so sind und ich fand es halt ganz ganz nett, dass sie halt gut, ne? Ganz knapp daran vorbeigeskittert sind. Also es ging schon in diese Richtung, aber sie hatten halt genug drin, dass es halt irgendwie trotzdem noch witzig war. Und sie haben halt genug aus eben diesem stereotypen Weltbild, das sie halt praktisch aufgebaut haben, also aus dieser Klingonen-Geschichte, die sie ja praktisch auch über diese ganzen Star Trek-Serien hinweg gespannt haben, haben sie doch noch relativ viel rausgeholt. Das fand ich sehr schön. Ich mochte auch die Idee, also es war ja, es war so ein bisschen vielschichtiger, weil es halt diesen einen Typen gab, der zuerst so wirkte, wie er ist so der religiöse Fanatiker, der jetzt meint, er hätte hier Belana als die Mutter der großen Erlöserin erkannt. Und dann stellt sich raus, nee, er hat sich nur überlegt, es muss jetzt hier eine Lösung her. Und da hat er eine gesehen, weil er weiß, die können so nicht weitermachen und die müssen jetzt mal irgendwo... Er hat halt was gefunden, was er interpretieren genau, kann. Genau, aber genau genommen glaubt er das selber nicht, sondern er sucht nur irgendeine Lösung, die er seinen Leuten verkaufen kann. Und das fand ich super gut. Ja, genau. Ich meine, damit haben sie halt gerade auch gerettet, dass sie die halt noch so ein bisschen anders gemacht haben. Und es war halt unglaublich viel Humor dabei. Also ich habe mich so totgelacht, als sie dann ihr Schiff da zerstört haben und sich haben rüberbeamen lassen. Und dass dann, sie ihr Schiff einfach so zerstört haben, fand ich auch schon dass sie ihr allein. Schiff einfach so zerstört haben, es war so schön. Und das, dieser Anführer ist halt auf die Voyager gekommen, hat gesehen, dass Belana schwanger ist mit einem Kind und hat halt gesagt, okay, super. Und ist zurückgegangen auf sein Schiff, hat denen verklickert, das ist der Prophet oder die Prophetin. Und hat dann gesagt, ja, jetzt müssen wir unser Schiff zerstören, weil es ist die Prophetin. Und dann haben sie die hochgejagt. Und dann Und dann haben die anderen aber nicht gewusst, dass die Prophetin dann ja im Prinzip nur eine Viertelklingonin ist, das ungeborene Kind. Und als sie dann gesehen haben und gemerkt haben, hey, das ist doch nur eine Halbklingonin und das Kind ist nur eine Viertelklingonin, dann waren sie, was geht? Warum hast du uns das? Jetzt haben wir unser Schiff zerstört. Genau, dann sagen sie, warum hast du uns das nicht gesagt? Und er sagt, ach, ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Und so, ja. Wir haben unser Schiff zerstört. Und es war halt so viel Humor darin, dass es irgendwie noch schön war. Und das war halt wirklich. Und ich mochte auch, dass der Kampf dann, den Tom Paris dann führen muss mit diesem einen alten Krieger, irgendwie, wo man halt auch denkt, oh Gott, wie kommen sie da jetzt wieder raus? Und es wird doch jetzt nicht etwa Tom Paris auf einmal der super Butlet-Kämpfer. Das ist doch alles totaler Unsinn dann. Und dass es dann so, dass es dann ganz anders gelöst ist und man denkt so, hä, was, wieso fällt der jetzt einfach um und dann gibt's ja diesen Virus und so. Und das fand ich dann eigentlich ganz originell. Es war so, oh, das habe ich nicht erwartet und ja. Ja, und dass sich die Prophezeiung ja schließlich auch irgendwie erfüllt ja, hat, ne? Ja, also. Aber ich fand es halt echt, in dieser Folge haben sie halt auch, wie gesagt, Stereotype, sie haben alle klassischen Klingonenwitze untergebracht, ne? Ja. Der natürlich, irgendwer sieht sich in seine Ehre verletzt und fordert irgendwen zum Kampf heraus. Eine Klingonenfrau ist irgendwie. Oh Gott, natürlich die Klingonenfrau, oh Gott. Und das fand ich dann aber auch lustig, weil es gibt ja nie Sex. Also ich meine, die Leute verlieben sich da mal, aber wenn dann, ich weiß nicht, wir hatten ja dann diese eine komische Harry Kim mit der Alienfrau, das war ja wenigstens mal ein bisschen originell, wo es so hieß, oh, das habe ich nicht erwartet, wir erfahren nie, was denn genau eigentlich jetzt so komisch war an der Paarung. Aber ansonsten ist es ja eigentlich eine sehr unsexuelle Geschichte. Das geht ja über irgendwelche leidenschaftlichen Küsse nie hinaus, dann Schnitt und alle haben schon wieder ihre Klamotten an. Also, es ist, oder? Ja. Ich meine, es ist klar, dass in bestimmten Situationen offensichtlich Verkehr stattgefunden hat, aber ja, es gibt nichts, was irgendwie Niemand redet darüber und es ist nie so sozusagen Leidenschaft und irgendwie so das bisschen Schmutzige am Sex. Es ist alles ganz, ganz sauber immer. Ne? Es ist ja. Und klinisch. Und das finde ich einfach so herrlich dann, auch wenn natürlich sozusagen wollüstige Klingonin mit den großen Brüsten auch schon wieder so ein bisschen ziemlicher Stereotyp ist. Ist das aber, dass sie dann sozusagen Neelix irgendwie dann am Ende auswählt, ist einfach total lustig. Natürlich ist die wollüstige Klingonin zuerst hinter einem Starfleet-Offizier her, der überhaupt nicht damit umgehen kann, Harry Kim. Ja, wo man dann auch was ist eigentlich euer Problem? Da wirft sich dir irgendwie so eine tolle irgendwie Frau an den Hals, ja, weil sie jetzt sagt. Ja, Harry Kim mag es nicht, wenn er die Frau nicht vorher wochenlang ancreepen kann. Ja, aber was ist das? Oh. Ne? Aber sobald mal einer daherkommt, die so ein bisschen irgendwie so ein bisschen Sex mitbringt, dann ist hat er sofort, oh mein Gott, Hilfe. Genauso wie bei Seven of Nine. Ja, genau, als sie gesagt hat. Dann hat er Angst. Er mag bitte vorher wochenlang creepen. Aber grundsätzlich, der Plot ist ja auch irgendwie, den gibt's ja auch schon mal in Next Generation und so. Ja, na, aber diese ganzen grundlegenden Witze gab's halt irgendwie schon alle in anderen Star Trek Serien, aber dann haben sie die noch irgendwie so ein bisschen anders gesponnen, dass es halt über diese stereotype Sache hinausgeht. Zum Beispiel, dass Neelix dann sagt, ja klar, das finde ich gut, die nehme ich dir ab. Ja, und dann Neelix ja generell, wie er in dieser ganzen Klingonenkultur so aufgeht. Das ist genau. Das war einer der Momente, wo mir Neelix auf einmal wirklich super sympathisch war. Und ich finde es eigentlich auch ganz lustig, dass sie irgendwie so zum Ende so, ja, wir müssen nochmal das Ganze so ein bisschen aufmischen. Wie kriegen wir denn da jetzt zum Beispiel mal ein paar Klingonen rein und sich dann so einen Plot auszudenken mit den klingonischen Amish irgendwie, die das ist eigentlich wirklich ganz gelungen, ja. Und aber dass man dann eben sieht, und das ist ja noch das Allerbeste, dass es dann in Tuvoks Quartier ist und quasi wie die Männer-WG mit der Socke oder Krawatte an der Tür irgendwie in die Tür nicht aufmacht, weil er noch zugange ist mit der Klingonin. Und dann quasi die Tür aufgeht und er ist völlig voller blauer Flecken, weil wir ja wissen, der klingonische Sex so leidenschaftlich ist, dass man sich dabei verprügelt. Und Twilight. Das hatte Humor und es war mal so ein Moment, wo tatsächlich klar war, hier hat Sex stattgefunden und zwar richtig. Ja. Ja. Ja, und das war, genau, das ist, alle Artefakte haben davon gezeugt. Und ich mochte es, wie unglücklich Tuvok darüber. Ja. Ja, genau, wie er dann noch versucht aufzuräumen und Tuvok einfach nur sagt, bitte, bitte gehen Sie. So. Das ist schön. Ja. Na, aber das war so das eine Mal, wo ich fand, das war eine super stereotyp etablierte Alien-Rasse, dann halt nochmal so richtig durch den Plot-Wolf gedreht. Ja, aber wirklich durch den Plot- und Klischee-Wolf. Ja, ja, und das halt mit witzigen Resultaten. Und bei Flesh und Blood ist es halt nur, ja, die Herojin sind mal wieder Herojin. Und, ja, genau, die haben auch wirklich nur so drei Standardsätze. Und das, da war ja nur das eine sozusagen, was das Ganze ein bisschen spannender gemacht hat, war da, dass es diesen Herojin-Holotechniker gab, der so ein Beta war, irgendwie ein, der etwas kleiner war und nicht zum Krieger taugte und der dann sozusagen dadurch eine eigene Okkupation, Berufung gefunden hatte. Genau, dem hat ja praktisch die Holotechnologie am meisten gebracht, weil es ihn davon erlöst hat, dem Zwang aller Herojin nachzugehen, dass er dann halt nicht auf irgendeinem Schlachtschiff, auf irgendeinem Jagdschiff gelandet ist, sondern in Ruhe an seinen Hologrammen drehen durfte. Ja, aber ja, wie gesagt, ich denke, sie wollten da irgendwie dieses Thema Holo-Rechte reinbringen und haben sich erinnert, da war doch was. Aber dann auch in der komischen Folge, wo der Doktor seine komische Holo-Novel schreibt. Author, Folge 20. Ja, finde ich auch wieder, dass sie irgendwie nicht so einen super, wo man sich dann fragt, nehmen die das jetzt wirklich ernst mit den Rechten für Hologramme, weil es wird zwar dann ganz interessant diskutiert, ob er eine Person ist, weil es darum geht, ob er Rechte an seinem Buch hat oder ob der Publisher das einfach so... An seiner Holonovel, whatever. ob der das einfach so rausbringen durfte und ob er ihm das verbieten darf und so. Und das ist ja dann schon ganz interessant, weil sie eben die verschiedenen Crewmitglieder quasi für ihn aussagen und wobei beschreiben. Wobei mich das super an die Next Generation Folge erinnert hat, wo Data exakt dasselbe Problem hat. Also nicht exakt, aber wo es dann auch darum geht, ob Data eine Person ist. Im Prinzip, wo halt genau das verhandelt wird und wo dann auch seine Freunde dann davor sprechen vor dem Starfleet-Ausschuss. Das hatte ich jetzt nicht mehr so vor Augen, aber ja. Das. Und sie dann noch irgendwie die Beziehung zwischen Data und Tasha Yar aufbringen, um zu beweisen. Ah, jetzt erinnere ich mich. Na, und Jordi LaForge. Daran erinnere ich mich. Genau, natürlich. Und Jordi LaForge sich hinstellt und sagt, ja, Data ist so und so und der hat sich voll und der versucht hier menschlich zu werden, der ist voll die Person. Mhm, und das hat halt mich super daran erinnert, weil es halt, das war nur nochmal aufgewärmt, aber dann mit dem neuen Holo-Rechte-Engel. Ja. Ja, aber was ich halt daran, ich finde, was es so schwächt ist, dass seine Holonovel so absurd ist und so negativ, also dass er stellt ja darin irgendwie die ganzen Crewmitglieder total verzerrt und negativ dar. Er sagt, die wären es nicht, sie wären nur irgendwie sozusagen Inspirationsquellen gewesen. Aber er stellt es halt so dar, als wäre er auf der Voyager total unterdrückt, bis hin zu, sie löschen irgendwie all seine tollen, neu entwickelten Subroutines und seine neuen Programme und er wird da quasi, seine Persönlichkeit wird ihm wieder genommen. Und er ist total unterdrückt die ganze Zeit und wird furchtbar behandelt. Und ich verstehe nicht so ganz, warum der Doktor das machen sollte und warum er nach all der Entwicklung, die er gemacht hat, kein bisschen verstehen sollte, dass das seine Crewmitglieder, seine Freunde, dass es die verletzt und dass es denen nicht gefällt und dass sie das nicht gut finden, dass er sie so komisch darstellt, weil das zur Erde geschickt werden soll und dass sie wissen, alle werden denken, dass das auf ihnen basiert. Und ich verstehe einfach nicht, warum sie dachten, dass der Doktor damit mit so einer Geschichte irgendwie für die Rechte von Hologrammen eintreten würde, weil das ist eigentlich so ein unintelligenter Move. Mhm. Also ich denke einfach, er benimmt sich da so dumm. Und dann denke ich, ist er denn wirklich noch so dumm? Ich weiß nicht, ich fand es da irgendwie schief. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass er halt vieles von den Interaktionen übernommen hat, die er irgendwie gehabt hat mit anderen Photonics, ne, weil die mir immer erzählt haben, ja, die Organics sind scheiße und die sind schlecht und die unterdrücken uns. Und er immer gesagt hat, nein, aber meine sind nett. Und dass er sich dann gedacht hat, ja, dann versuche ich das mal so darzustellen, als steckte ich in deren Schuhen, ne, dass er sich halt wirklich irgendwie so ein bisschen, ich meine, einerseits ist es natürlich auf seinen eigenen Erfahrungen basiert, aber andererseits denke ich auch, es ist irgendwie so seine Erfahrungen, wenn er unterdrückt wäre, wie ihm alle anderen Photonics das immer erzählt haben. Ja, das stimmt. Und ich meine natürlich, jetzt auf so einer Metaebene ist es natürlich wahnsinnig lustig, weil die mal wieder ist eine Gelegenheit ist für die ganze Lieutenant Marseille für die ganze Crew irgendwie. Also Tom Paris ist dann Lieutenant Marseille und hat einen Schnauzbart und irgendwie und Chakotay jetzt so einen langen Zopf und ein irrsinnig großes Tattoo und im Gesicht mit einer Schlange und was weiß ich. Also es ist und ist auch noch Bajoraner und hat noch so einen riesen bajoranischen Ohrring an. Ja. Und das ist natürlich immer lustig. Also als sozusagen, das ist dann auch wieder so Fanservice-mäßig ist das immer witzig, wenn die halt alle irgendwie sich ganz anders benehmen und man sie in ganz anderem Licht sieht. Voyager war ja die einzige Serie, die keine Spiegeluniversumsfolge hatte. Und das ist ja dann, im Prinzip ist das ja tatsächlich der Ausgleich dafür, dass du die bösen Versionen, ich meine, es gab aber noch es gab diese schon andere, die eine genau, mit diesem Museum. Die mit dem Museum, die auch eine Doktorfolge war, dass man immer zwischendurch die bösen Versionen, jede Star Trek-Serie muss böse Versionen der Hauptcharaktere haben. Und weil Voyager keine waschechte Spiegeluniversumsfolge hatte, wie alle anderen das hatten, müssen halt irgendwelche Doktorfolgen. Nein, aus dem Gesichtspunkt hat die Folge natürlich auch schon Spaß gemacht. Aber ich fand halt einfach, dass diese Holonovel, die war so unglaublich cheesy und eindimensional und das war im Prinzip echt wie so ein Groschenheftchen, ne? So diese ganze Story, wo ich muss aber sagen, die Qualität von Holonovels kann man sich auch streiten. Also ich fand ja auch schon die komischen Kinderbücher mit diesem Flodder oder so. Ja, ich weiß nicht mehr. Die fand ich ja auch schon sehr merkwürdig. Die fand ich deswegen cool, weil man daran richtig gemerkt hat, wie Holonovels eigentlich gebaut werden. Ja. Weil das dieses Spielding da drin hatte. Weil das stimmt. Die einzige Holonovel war, wo ich wirklich gedacht hatte, so hat der Autor die Holonovel zusammengebaut. Und bei allen anderen Sachen, die Erwachsenen so spielen, ist das alles immer so ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt wirklich die Spieloptionen sind und so. Ja. Aber natürlich waren Flodder und seine komischen Waldfreunde jetzt auch nicht die Höhe. Nicht die hohe Literatur. Naja. Es war halt Barney in Holonovel. Ja. Ja. Die Holorechte. Gut, aber am Ende machen sie natürlich dann doch noch einen ganz interessanten Punkt, auch wenn das Ganze, wie du schon meintest, so ein bisschen an Data erinnert. Aber das war halt so des Doktors wichtigste Entwicklung oder wichtigster Punkt so in der siebten Staffel. Also zu dem Ganzen, wir machen jetzt für jeden nochmal irgendwas. Genau. Ja. Wobei für manche, ja, Neelix. Neelix hat einen großen Abgesang bekommen. Wir müssen noch über Neelix Abgesang sprechen. Die Folge an sich, bei der Folge dachte ich eigentlich vor allem die ganze Zeit, was hat denn diese Talaxianerin, ich kann es nicht sagen, was hat sie denn für eine schreckliche Frisur? Und jetzt kommt wieder, dass Lucy sich immer nur über diese Frisuren unterhält. Aber die sah bescheuert aus. Ja. vor allen Dingen war das halt die traditionelle Talaxianer-Frisur, die wir etabliert haben, dieser komische Mohawk, aber dann bitte mit einem Pferdeschwanz, weil das ist eine Frau. Ja, aber die hat die ja auch noch so mittelscheitelig. Ja. Und die standen dann so in so nach beiden Seiten so ab und das sah so dumm aus. Die hatte irgendwie eine Mischung aus dieser klassischen Girl-Next-Door-Pferdeschwanz-Frisur, aber dann mit dem Talaxianer-Mohawk irgendwie dazwischen. Es war nicht gut. Nein. Also ich glaube halt wirklich, sie haben versucht, so einen Girl Next Door Vibe zu machen, aber stattdessen haben sie so einen irren Trailer Vibe gemacht. Fokuhila irgendwie. Es ist nicht war gut. Nicht, es hat ihr nicht gestanden. Nee, nein, es war sehr unvorteilhaft. Ihr Gesicht war eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Das sah ganz, ganz hübsch aus. Und das mag ich ja immer so sehr an den Talaxianern, dass sie diese ganze Hautmusterung dann bei jedem so ein bisschen anders macht. Das ist schon cool, das sieht gut aus. Aber die Haare waren nicht die gut. Die Haare waren schlimm. Die Haare waren schlimm. Naja, das ist Boy Meets Girl. Nein, also sie treffen irgendwie wieder auf Talaxianer und dann müssen sie denen noch so ein bisschen helfen und dann sagt Janeway zu Neelix, eigentlich brauchen wir einen Sternenflottenbotschafter hier im Delta-Quadranten. Bleib doch da. Weil sie merkt, dass er gehen will. Also sie merkt, dass er ein Problem hat und dass er sich nicht davon lösen kann, weil sie helfen diesen Talaxianern und er hat halt diese emotionale Bindung mit dieser Talaxianerfrau und ihrem kleinen Sohn und lässt sie dann aber doch zurück, weil er natürlich mit seinen Pflichten irgendwie, er fühlt sich ja sehr verbunden mit der Voyager und er fühlt sich ja auch sehr verpflichtet, bei der Voyager zu bleiben. Und dann nach ein paar Tagen geht es ihm aber irgendwie nicht gut und er kann nicht schlafen und dann trifft er Janeway in der Kantine und sie merkt halt eigentlich, was er möchte und kommt ihn dann zuvor und sagt und verpackt das nochmal so, dass es halt für Neelix alle seine Konflikte auflöst, dass sie halt sagt, hey, genau das, was du möchtest, das bräuchten wir auch. Was ich sehr niedlich finde von ihr auch tatsächlich. Ja, das stimmt. Dass sie ihn halt so gehen lässt, dass sie ihm da eine gute, sie gibt ihm quasi noch eine Sternenflottenverbundenheit, eine verbundene Aufgabe, die ja auch tatsächlich naja, also sie greifen es nochmal auf im Finale und man denkt sich so, ja, das meinte sie schon auch wirklich so. Es war nicht nur eine Ausrede, damit Neelix irgendwie einen Ausweg hat, um da zu bleiben. Aber ich muss sagen, es ist natürlich schon irgendwie, also die Talaxianer sind ja irgendwie offensichtlich etwas versprengt, weil es gab ja nun einen Krieg, das weiß man ja auch von Neelix ganzer Hintergrundgeschichte und mit dem tragischen Ende seiner Familie wegen irgendwie dieses ja quasi Massenmords auf dem Planeten. Und deswegen ist es klar, dass es für ihn total viel bedeutet, dass sie irgendwie auf Talaxianer treffen. Er hat ja ewig keine mehr getroffen. Aber dann ist es halt auch so dieses, er trifft dann sofort eine junge Talaxianerin und ihren Sohn. Und ihren Sohn und er ist ja auch so kinderlieb und natürlich ist sie verwitwet. Surprise! Und dann ist klar, die verbringen irgendwie einen Tag zusammen und verlässt die Leute, mit denen er 6 Jahre lang zusammen gewohnt hat und gearbeitet, gelebt und Freundschaften geschlossen. Ja, das ist halt wieder dieses Stempelding, er wird abgefertigt. Ja, das ist so, hier, Talaxianerin, zack, Neelix bleibt. Wo ich dann so denke, er kennt die irgendwie eine Woche. Yeah? Ja. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch nicht, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie von seiner Rasse getrennt ist. Oh Gott. Naja. Aber ich muss sagen, Neelix war mir immer so ein bisschen, manchmal war er mir egal, manchmal hat er oft an mich genervt und ich habe immer so das Gefühl gehabt, er ist irgendwie so eine schwierige Figur. Aber als er dann von Bord geht und dann geht er irgendwie so durch die Flure der Voyager zu, weiß nicht, Shuttle Bay oder keine Ahnung. Und dann steht da die ganze Crew-Spalier. Ich war sehr berührt. Vielleicht waren Tränen im Spiel. Ich fand, das ist übrigens die vorletzte Folge. Ich mochte, dass er an den ganzen Crewmen einfach so vorbeigegangen ist. Er hat niemandem irgendwie sozusagen die Hand gegeben oder irgendwie mal noch jemanden umarmt. Er geht nur lächelnd da so durch und alle sind da. Das stimmt schon. Und nur die Allerwichtigsten, die werden verabschiedet. Stehen dann am Ende. Ja. Ja. Ja, das war ein bisschen witzig, dass er den nicht nochmal, das hat dann auch irgendwie unneelixhaft gewirkt. Das könnte ich mir bei einem Sternenflottenoffizier vorstellen, der von Bord geht, dass er dann halt so diesen Gang geht und alle stehen Spalier und er steht halt so schön offiziell dadurch. Aber gerade bei Neelix kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwie die Willenskraft aufbringt, dann nicht zu sagen, hey, und wie geht's dir? Und ich hoffe, dein XY-Gericht, das kannst du dir dann so und so und ich gebe dir das Rezept. Ja, exakt, aber ich denke, da müssen wir davon ausgehen, dass es noch eine Abschiedsparty davor gegeben hat. Ich weiß nicht. Ja. Da sonst erscheint es ja. Aber sie wollten wohl, dass der Moment sehr ergreifend ist. Und ich finde, er ist ein bisschen ist ergreifend. Ich mag das. Also ich finde, er spielt es auch glaubwürdig, dass er sich dann so sehr freut. Also er freut sich ja wie Bolle, dass die ihm diesen Abschied bescheren. Und das merkt man ja auch. Und gleichzeitig versucht er dann, sich so zusammenzureißen und so. Ich spiele jetzt auch meinen Teil in diesem tollen Abschied. Aber du merkst, wie er sich darüber freut, dass das passiert, wenn er da aus seinem Quartier geht. Und da stehen die alle und er ist so, wow. Ja. Aber das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, kleiner Exkurs, weil ich dachte, weil es ja die letzte Folge ist, kann man noch ein bisschen Trivia einstreuen. Ich finde es so ganz lustig, weil da ja die ganzen Crewmitglieder stehen sollen und ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber das ist eine von diesen Kontroversen rund um Voyager oder was heißt Kontroversen, es ist halt einfach es gibt so ein paar Sachen, die halt ganz offensichtlich nicht logisch durchdacht sind bei der Serie und das ist sozusagen eine Sache davon ist die Anzahl der Crewmitglieder. Die schwankt. Die schwankt und auch in unsinniger Weise schwankt und da gibt es ein paar hübsche Quellen dazu, die das irgendwie auflisten, wie das irgendwie, wann das mal erwähnt wird und wie viele sterben und so weiter. Und da ist es auch so, dass wenn mal irgendwelche Namen von Crewmitgliedern genannt werden, das ist irgendwie auch inkonsistent. Also da gibt es irgendwie immer wieder andere und auch selbst wenn die irgendwie selbe Position, also im Sinne von Engineering oder so bekleiden, wo man sich dann auch fragt, also das ist alles wohl relativ inkonsistent. Da muss ich an der Stelle dran denken, weil es wohl halt auch so ist, dass es halt fast keine wiederkehrenden Extras gibt. Also Statisten, das sind immer wieder andere und das heißt, wirklich die Gesichter sind irgendwie am Wechseln über die Jahre. Das ist irgendwie... Ja, es gibt eigentlich nur Warwick und Samantha. Was ich so gemein fand, dass sie den Carrie noch umgebracht haben. Ja. Das war so furchtbar, dass sie den Typen, der ganze Anfang in der ersten Staffel, wo halt die Frage war, wer wird der Chief Engineer? Ja. Und es war entweder Carrie oder es war B'Elanna. Und dann hat sich darüber diese Rivalität ergeben. Und sie haben sich, und er tauchte auch ab und zu, ich meine jetzt nicht oft, aber ab und zu tauchte er dann nochmal auf, von wegen, ja, er ist jetzt, er ist noch da und er macht noch Dinge und er arbeitet noch im Maschinenraum und er hat auch eine zwar nicht erst nicht Chief Engineer, eine leitende Funktion im Maschinenraum. Und dann hat er 7 Jahre überlebt, er ist nicht Chief Engineer geworden. Ja. Und dann bringen sie ihn einfach um. Das fand ich so gemein. Weil und es war schon so klar, als er wieder auftrat, dass man dachte, oh weh, oh oh, das geht nicht gut aus für dich. Ich meine, dass er dabei war, machte Sinn, weil B'Elanna ist schwanger und konnte nicht mit auf die Mission, also musste quasi der stellvertretende Engineer mit und dann war es das für ihn. Und das war so, es war und so. Und es war auch echt ganz schön grausam. Und ich fand's so gemein, weil es halt wirklich, ich meine, der Schauspieler und der Charakter, die waren seit der ersten Staffel etabliert. Also er kam so gut wie nie vor, aber er war da. Und er hat so lange geschafft, nicht zu sterben, nicht umgebracht zu werden, nicht irgendwie anders instrumentalisiert zu werden. Naja, weil er nicht aufgetaucht ist. Ja, ja, nee, aber zum Beispiel andere Extras. Ich meine, Warwick hat seinen komischen Ponfar-Plot bekommen. Und Samantha Wildman hat ihren Schwangerschaftsplot bekommen und tauchte dann noch ab und zu als Mom auf. Und er hat so lange geschafft, unter den Radar zu fliegen. Und dann wird er ganz am Ende umgebracht. Sie wollten, die brauchten noch mal eine Figur für was, dass da was passiert, was eine... Ne? Aber es klappt auch, ne? Es bedeutet was. Du fühlst dich schlecht, wenn er stirbt. Ja, es ist, man denkt vor allem, das ist jetzt kein namenloses Crewmitglied, so wie ja ein paar sterben irgendwie, ja. Er ist nicht so Redshirt-mäßig, sondern zum Beispiel wie diese Frau mit der Chakoti zusammen auf diesem Borg. Exakt, die musste ich jetzt auch denken, wo sie auf diesen Planeten mit den guten Borg irgendwie stranden. Ja, man erkennt ihn wieder, man erinnert sich und er hat so einen Namen und alles und das macht es aber ja schon verdächtig, klar. Ich habe mich nicht so schlecht gefühlt. Und dass er dann aber auch wirklich einfach so kaltblütig erschossen wird, das ist, ja, da haben sie wirklich nochmal überlegt, mit wem könnten wir das machen? Er war eigentlich die einzige Möglichkeit, außer Warwick. Warwick hätte auch noch super funktioniert. Samantha Wilde, der stirbt ja, aber die stirbt ja einmal fast. Also da war es mal, wo ich auch schon ehrlich gesagt damit gerechnet habe, dass es passieren könnte. Also in der Folge war es mir nicht klar. Das war sechste Staffel, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber sie war ja auch die Mom und man kann doch nicht die Mom umbringen, das ist doch. Ja, aber da haben sie ja quasi Naomi Wildman schon so gut drauf vorbereitet, dass sie es irgendwie echt schon, ja. Aber gut. Ja, na gut. Aber ja. Das hat mich echt fertig gemacht, dass sie in welcher Folge war das? In der Folge 21, Friendship One. Haben sie einfach, da stranden sie halt auf diesem Planeten praktisch, weil sie versuchen, eine Sonde einzusammeln, die im 21. Jahrhundert dann von den Menschen ausgesandt wurde, noch vor der Föderation, noch vor der ersten Direktive. Und aber kurz nachdem sie eben nach dem ersten Kontakt und nachdem sie den Warp Drive entwickelt haben. Genau. Und dann sind da halt alle möglichen Informationen in dieser Sonde drin enthalten, die eigentlich nicht so unbedenklich sind rauszugeben. Und das führt dann halt auch zu so einer Art nuklearen Winter auf diesem Planeten und die Aliens, die da leben, beschuldigen halt auch dann die Föderation, dass die ihnen diese Informationen absichtlich gegeben hat, um sie halt ins Verderben zu stürzen. Und dann werden halt Tom Paris und Carrie und wer ist noch dabei? Ich hab's komplett verdrängt. Tuvok? Ist Tuvok dabei? Neelix ist auf jeden Fall dabei. Neelix. Und werden dann halt in dieser Höhle gefangen genommen und dann einfach ganz fies erschießen sie dann Carrie, um einen Standpunkt zu machen. Also einen Punkt zu machen und zu sagen, ihre Drohung zu unterstreichen, dass sie es ernst meinen, dass die Voyager sie von dem Planeten wegtransportieren soll. Aber dann tun sie das alles mit Science lösen. Ja, natürlich, weil am Ende gibt es die Lösung, die alles gut macht und alle sind glücklich und es ist schön wieder draußen. Und Science. Nach draußen gehen. Yay, Science. So wie jede Voyager-Folge endet eigentlich. Ja. Mit Blick auf die Uhr. Du wolltest noch über Workforce sprechen. Ich wollte gerade sagen, es wird sowieso eine längere Folge, es ist ja immerhin die letzte. Ich weiß nicht, ich dachte, wir müssten noch über Workforce sprechen, weil auch Doppelfolge und weil die irgendwie so. Ich finde die ja ganz lustig. Ich finde die sehr gut, tatsächlich. Ich finde die auch gut, ja. Aber es passt halt auch wieder genau in dieses Revue passieren lassen Ding rein, weil es ist dann, es erinnert auch wieder so ein bisschen an Shattered, an die Folge 11, weil fast alle Crewmitglieder verlieren ihr Gedächtnis, außer Chakotay und Harry Kim und der Doktor. Und dann hast du halt auch wieder diesen Moment, wo Chakotay versucht, mit einer gehirngewaschenen Janeway zu stimmt, das erinnert zu verbinden. Und das ist, ja. Es geht halt darum, dass es geht halt im Prinzip um Human Trafficking, was sehr weird ist, dass sie das halt so aufgreifen. Und zwar wird die gesamte Crew der Voyager praktisch von ihrem Schiff gelockt, dadurch, dass sie auf so eine Subraummine treffen, die das ganze Schiff radioaktiv verseucht. Ja, sie müssen in die Escape Pods. Genau, sie müssen in die Escape Pods und werden halt da praktisch von Menschenschleppern eingesammelt und auf einen Planeten gebracht, der einen großen Arbeitermangel hat. Und da werden ihre Erinnerungen gelöscht und sie werden in Fabriken praktisch eingesetzt. Und das Interessante ist, dass die Erinnerungen so manipuliert werden, dass sie noch wissen, also sie wissen noch ihre Namen, sie denken, dass sie zum Beispiel von der Erde kommen, zum Beispiel im Fall von Janeway und aber sie weiß nicht, dass sie mal die Kapitänin eines Sternschiffs war, sondern sie denkt einfach nur, dass sie halt ihre Skills hat, die sie so hat und dass sie auf diesen Planeten gekommen ist, weil es da irgendwie tolle Arbeitsbedingungen gibt. Und sie ist auch total glücklich über ihren Job. Und genau. Und es wird ja auch allen einprogrammiert, dass der Planet, von dem sie ursprünglich kommen, dass der schlecht ist. Ne? Ich meine, sie sagt ja auch, die Erde, nein, genau, die ist unglaublich polluted und es ist nicht schön, da zu leben. Verschmutzt und es gibt keine Arbeit. Ja, und genau, und Tom Paris haben sie dann eingepflanzt, dass ihm in Raumschiffen schlecht wird und so, na, dass er halt praktisch Space Sickness hat, damit er nicht auf die Idee kommt, in ein Raumschiff zu steigen und davon zu fliegen. Ja. Aber im Prinzip macht diese Folge auch wieder, und das ist halt das, was ja gerne, ja, was bei Star Trek regelmäßig gemacht wird und was man eben so liebt, weil das halt doch letzten Endes alles so Ensemble-Serien sind, dass dieselben Figuren irgendwie was anderes, auf einmal jemand anders sind, aber irgendwie auch nicht. Genau, in andere Konstellationen zueinander gebracht. Ja, und das ist im Prinzip so wie in der Folge mit den Herojin, wo sie irgendwie denken, sie wären die französische Resistance oder in den Folgen, wo sie irgendwie ihre bösen Parallel-Ichs sind, wobei das bei Voyager halt nur irgendwie einmal ist in einer verzerrten Geschichtsschreibung und in dem merkwürdigen Buch vom Doktor. Also, aber trotz allem macht den Charme dieser Folgen und so auch bei Workforce, der Charme ist halt, dass wir die Figuren haben, die uns so ans Herz gewachsen sind oder die wir irgendwie kennen mit ihren ganzen Verhaltensweisen und sozialen Konstellationen, und alles ist irgendwie ähnlich, aber halt anders. Ja, und ich finde halt auch gerade in der letzten Staffel geht es dann bei sowas halt bei Workforce und bei Shattered eben so sehr darum, was sind die Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben und wie stark sind diese Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Setzen sie sich durch über das andere, ne? Ja. Zum Beispiel bei Shattered kann Chakotay Janeway, die das alles noch nicht erlebt hat, überzeugen mit seinen Erfahrungen, ne? Und ne, sie überzeugen, dass er ihr Freund ist, dass sie zusammen viel durchgemacht haben, dass er auf ihrer Seite steht. Und genau das versucht er ja im Prinzip bei Workforce auch. Er trifft ja dann auch wieder Janeway und merkt, dass sie halt gehirngewaschen ist und versteckt sich dann irgendwann in ihrer Wohnung, weil sie umzieht zu ihrem Freund, den sie dann da trifft, und wo sich dann halt direkt eine Romanze entspannt. Geht auch wieder und, sehr schnell. Und versucht sie dann halt zumindest überzeugen, ihn nicht zu verraten. Und das passiert dann halt auch alles so, dass er versucht, ihr eben zu erklären, wer sie ist und wie sie miteinander in Verbindung stehen. Es geht halt ganz viel darum. Und Tuvok fängt an, halt Tuvok hat dann plötzlich Erinnerungen daran, an diesen Gedächtnislöschungsprozess. Was auch wieder Sinn macht, weil sein Geist ja irgendwie viel spezieller und stärker ist irgendwie, und klar, dass er nicht so einfach manipulierbar ist. Und er schafft es ja dann auch noch, Seven sozusagen skeptisch zu machen, was halt dann auch wieder zu Seven sehr gut passt, ja, dass sie, obwohl sie keine Erinnerung hat und obwohl sie eigentlich auch da sich in ihre Rolle, die man ihr eingepflanzt hat, irgendwie so eingepasst hat und sogar sehr gut, sie dieser Sache nachgeht, weil sie halt einfach merkt, da ist irgendwas faul, und das passt dann auch zu ihrer Persönlichkeit, und sie macht das auch wieder ganz auf eine, ja, auf ihre effektive, sehr durchdachte Seven-Art. So. Ich mag es auch, dass Seven of Nine dann so ein bisschen der Leid ist diese, ja, dieser komischen. Sie ist im Prinzip die Qualitätsmanagerin. Genau, die Effizienzmanagerin. Ja, aber im Prinzip ist das ihre, ist es, ja, was sie macht, ist Qualitätsmanagement. Ja, und ich mag es total gut zu ihr. Ich mag es, dass sie Janeway ankackt, dafür, dass Janeway das nicht so, ja, ja, dass maschinengleich hier angeht und direkt dann, ja, irgendwie ihn kennenlernt und so. Auch ganz lustig, sobald die Figur von dem, von Janeways Freund, den sie dann da hat, ihrem Lover, sobald der zum ersten Mal auftritt, war mir klar, dass da was passierte, dass, ja, der nicht unwichtig ist, weil das halt auch, der Schauspieler ist jetzt nicht, vielleicht nicht super bekannt, aber naja, zumindest in US-TV, das ist James Reed, und der war halt eine der Hauptrollen in dem in North and South, in dieser Miniserie Fackel im Sturm, und die, naja, die ist halt doch so relativ ikonisches 80er-Jahre-Fernsehen, 80er, 90er, wie auch immer. Ja, und das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, nee, aber ich fand Also ich finde, da ist unglaublich viel, viel drin in der ganzen Staffel. Es wird entweder werden halt Plots zu Ende gebracht oder eher Charakterentwicklungen zu Ende gebracht. Jedem wird so ein bisschen ein eigenes Ende gegeben. Oder es wird halt nochmal appelliert in alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Na, so viel von wegen, was haben wir zusammen erlebt, wie kommen wir in Workforce irgendwie wieder zusammen, wie halt auch die Tatsache, dass Belana hat halt hält sich halt für eine im Prinzip zukünftige alleinerziehende Mutter, ne, weil sie hat keinen Mann in ihrem Leben, aber sie ist hochschwanger und dann trifft sie auf Tom Paris, den Barkeeper, und sie versuchen dann Freunde zu werden, dass sich halt diese Bindungen auch alle wieder ergeben, dass sie halt stärker sind. Das ist herrlich, ja. Ne? Darum geht's halt irgendwie so ein bisschen in dieser Serie, in dieser Doppelfolge auf dem Meta-Level, dass all deren gemeinsam erlebte Erfahrungen so ein bisschen stärker sind als die gelöschten Erinnerungen, ne? Dass sie halt trotzdem wieder in ihre selben Muster fallen, dass sie trotzdem wieder irgendwie zusammenfinden. Ja. Und es ist halt entweder das oder halt noch zu versuchen, jedem Charakter seinen eigenen Plot zu geben vor dem Finale. Und es ist halt, macht nicht unbedingt das beste Fernsehen, aber es ist nett als Abschluss, finde ich. Irgendwie. Ja. Halt auch, wenn es teilweise alles super dämlich ist, auch wenn es irgendwie komisch gehetzt wird, wie zum Beispiel die Seven-Chakoti-Beziehung, die dann ganz plötzlich in der letzten Folge so, oh, wir sind beim dritten Date und sowieso und jetzt ist alles gut und wir sind voll verliebt. Ja, es ist nicht wirklich auf einer Fakt- oder irgendwie auf einer irgendwie objektiven Art und Weise kann man nicht sagen, oh, das ist gut oder das macht irgendwas Interessantes oder irgendwas Tolles, aber es ist halt einfach. Und auch nicht so, dass man sagen kann, oh, das hat sich jetzt alles schon seit Ewigkeiten angekündigt oder angedeutet oder das haben sie irgendwie total clever hergeleitet. Also das kann man wirklich leider nicht mehr behaupten. Ja, aber es ist, man freut sich trotzdem, man freut sich irgendwie und man denkt so, ach Leute, ihr seid doch niedlich und ach, ihr könnt es immer noch nicht. Ja, aber dafür ist es dann trotzdem so, dass einzelne Figuren irgendwie immer wieder sehr tolle Momente haben. Ich finde, man geht zufrieden raus. Man geht tatsächlich zufrieden aus dieser Staffel. Ich meine, es wird ja viel geknatscht, auch gerade über das Finale wird ja geknatscht und sind ja viele Leute unglücklich deswegen. Aber ich finde, insgesamt geht man aus dieser Staffel zufrieden raus, weil man halt einfach... Du bist jetzt quasi schon beim Fazit. Wir haben noch gar nicht das Finale und ausführlich besprochen. Oh nein, ich habe alles falsch gemacht. Nein. Iris, wirklich. Ja. 7 Podcasts und nicht schlauer. Ja. Wie kriegen wir jetzt wieder den Dreh zur letzten Folge? Wir können jetzt einfach darüber reden. Wir können. Ja. Du meinst, wir reden jetzt einfach über die letzte Doppelfolge, das Finale. Ja. Endgame. Ja, es war ja das erste Mal für mich. Wait, that came out wrong. Ja, also ich wusste noch nicht, wie es ausgeht. Ich wusste sozusagen Andeutungen von, es wird was rückgängig gemacht. Also ich wusste irgendwie schon, dass es gezeigt wird, dass sie ankommen und dass sie dann alle schon ziemlich alt sind. Und das ist also sozusagen Zeitsprung und sie haben es geschafft, aber es hat irgendwie halt ganz lange gedauert. 23 Jahre insgesamt. Also sprich von dem Zeitpunkt, wo wir sie in der vorletzten Folge verlassen, 7. Staffel, noch 16 weitere Jahre, insgesamt dann 23 Jahre. Und wir sehen sie dann nochmal später bei einer Reunion, einem Jahrestag und alle sind schon ergraut oder... Praktisch nach 33 Jahren insgesamt seit... Müsste dann wohl, ja. Das war der 10-Jahrestag. Ja, genau. Das ist dann, genau, 26 Jahre später als die 7. Staffel. Okay, das waren jetzt viele Zahlen, aber später. Es ist später. Und und es ist so, dass zwar einiges ganz schön wirkt... Ja, Tom und Belana sind älter, aber ihnen geht's gut und ihre Tochter ist irgendwie... Ihre Tochter ist erwachsen. Ist erwachsen und ja. Und cool. Und cool, ja. Und was mich total glücklich gemacht hat, wir müssen wieder über Fashion reden. Ich habe es absolut geliebt, dass sie die Uniformen weiterentwickelt haben. Das dass sind dieselben Uniformen, die sie in der im Finale von Next Generation in der Zukunftsfolge benutzen, übrigens. Ja, aber es ist so schön. Grundsätzlich finde ich das so schön, dass sie eine Zukunftsvision entworfen haben, von die Uniformen haben sich weiterentwickelt. Aber alles andere wäre auch irgendwie doof gewesen. Aber wie gesagt, ich habe gelesen, dass das dieselben sind, und das ließ sich wahrscheinlich auch einfach überprüfen, wie im Finale von Next Generation. Das ist ja die gestern, heute, morgen. Ja. Und da gibt es ja auch einen Zukunftsplot, wo Picard alt ist. Ich erinnere mich sehr vage. Ja, ich auch nur sehr vage. So. Ich habe sie aber gesehen. Also. Ja, ja. Deine Katze. Wir reden über das Finale und die Katze steigt in die Spüle. Ja. Komm da weg. Nein, aber ich liebe das Uniformsdesign. Ich liebe es, dass sie das Starfleet Insignia und den entsprechenden Kommunikator neu entwickelt haben, ne, dass es halt anders aussieht. Ich liebe es, wie sie diese Zukunftswelt entwickelt haben, dass sie halt versucht haben, tatsächlich eine, also zumindest das Minimum an Worldbuilding betrieben haben, was man ja tatsächlich nicht voraussetzen kann bei Star Trek. Ja, und das ist lustig, weil das führt auch genau zu einer der Kritiken, die ich an der letzten Folge habe. Aber ich finde nämlich, es ist eigentlich unheimlich spannend, was sie da zeigen, sozusagen die Zukunft und wie die gealtert sind und was aus denen geworden ist, und dann Harry ist jetzt irgendwie endlich Captain und ist irgendwie den finde ich, haben sie auch sehr realistisch altern lassen, also ich finde, sieht sehr, sehr gut aus. Er sah auf jeden Fall auch besser aus als in der einen Folge, als Chakotay Harry Kim in die Vergangenheit gereist sind, weil die Voyager weil sie die Voyager zerstört haben, genau, ja. Weil Harry Kim nicht rechnen konnte, ja. Weil Harry Kim einen Vorzeichenfehler gemacht hat. Ja, das ist irgendwie, also wie sich das auch so langsam so entfaltet, und einerseits ist man so total, man ist so gierig darauf, die ganzen Figuren wiederzusehen und gucken, was sie mit ihnen gemacht haben, was mit ihnen passiert ist, und so langsam sich auch wirklich so eine Spannung aufbaut, weil man merkt, es ist nicht alles okay und es sind nicht alle glücklich und wo ist eigentlich, und auf einmal hast du so dieses, auf einmal ist die Rede von der Beerdigung und man denkt sich, okay, wer ist nicht da? Oh je, Chakotay, es muss wohl Chakotay tot sein, und man entfaltet so eine Furcht wirklich. Also ich finde, die Folge hat da eine tolle Spannung aufgebaut, weil man hat einfach so, was ist denn eigentlich passiert? Und wo sind die Figuren, die wir noch nicht wieder gesehen haben? Und dann wird irgendwas mit Tuvok angedeutet. Man denkt, was ist mit Tuvok, bis man ihn dann zum ersten Mal sieht und merkt, okay, ist offensichtlich krank und er ist ganz verwirrt und hat so eine Art Vulkanier-Alzheimer Man merkt halt einfach so, okay, sie haben es nach Hause geschafft und sie haben auch noch alle irgendwie ein Leben danach, aber es ist nicht alles gut. Und das, ja, und man baut dann so eine Spannung auf, wenn man weiß, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Was kann denn jetzt passieren? So. Und dann wird ja relativ schnell klar, die alte Admiral Janeway hat einen Plan, der offensichtlich, was auch schon relativ früh klar wird, kann ja auch nur was mit Zeitreise zu tun hat, weil sie ja irgendwie den Doktor um diese experimentelle Chronomedizin irgendwie fragt. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und sie kommt in die Vergangenheit zu exakt dem Zeitpunkt, wo wir quasi die Crew verlassen haben. Das heißt nach 7 Staffeln, haha. Und was ich dann daran ganz interessant finde, dass ihre Hauptmotivation ja ist, es ist eben nicht alles gut geworden, aber im Wesentlichen ist es nach 3 Jahren Seven gestorben und dann war sie schon mit Chakotay verheiratet und deswegen war er so heartbroken, dass er nie wieder derselbe war und ich auch nicht. Dann ist es auf einmal so dass diese Liebesbeziehung, die sich da so noch so schnell entfaltet hat, eine der Hauptmotivationen ist, natürlich nicht die einzige, aber dass man denkt, okay, dann macht das irgendwie Sinn, wirkt aber auch so ein bisschen wie, es musste jetzt noch sowas in der Richtung passieren. Das ist halt so frustrierend, weil sich eben genau diese Beziehung erst in exakt der Folge, wo sie gebraucht wird, entwickelt. Und das ist halt so schade, weil das deswegen interessiert dich halt nicht als Zuschauer. Also ich meine, es interessiert dich halt schon irgendwo, ne? Aber du hast halt du bist halt nicht emotional darin irgendwie verhaftet daran. Du kannst nicht nachempfinden, wie Admiral Janeway sich fühlt. Überhaupt nicht. Sie ist so, ja, und Chakotay und bliblubli. Und du bist so, keine Ahnung. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ja, das stimmt, aber wenn sie halt an seinem Grab ist und dann klar. So die Blätter wegfegt, dann denkt man schon so, oh Gott, what happened? Klar, das schon, aber halt genau dieser ganze Hintergrund von wegen Seven ist gestorben und das war alles ganz tragisch und so, das kannst du halt von dem Standpunkt als Zuschauer da an dieser Vermittelt Stelle... Vermittelt sich nicht so wirklich. Eben, ne? Und deswegen diese ganze größere Tragik, die dann dahinter steckt, die geht halt einfach vollkommen an dir vorbei. Ich meine, es ist traurig, wenn sie an seinem Grab steht. Es ist sehr beeindruckend, wenn Admiral Janeway versucht, dann eben in der Gegenwart Seven of Nine so ein bisschen zu bullien. Ne, also so ein bisschen dazu zu bewegen, hey, hör mal zu, du musst jetzt alle anderen überzeugen, weil du stirbst. Ja. Ne? Also das fand ich war auch gut gemacht, ne, halt wie sie das dann gemacht hat und was für einen Effekt das dann auf Seven of Nine hatte, das war halt also soweit ganz gut, ne. Nur eben halt wirklich, dass das ganze Drama im Leben von Admiral Janeway ist so an mir vorbeigegangen, weil das halt alles Sachen war, die nicht etabliert wurden, also im Vorfeld, wo ich halt nicht gesagt hätte, ne, vor allen Dingen, weil auch Gegenwarts-Janeway natürlich auch noch keine Ahnung hat von einer potenziellen Beziehung zwischen Janeway und Chakotay und sie da halt einfach... Seven. da war der Wunschvater des Gedankens. Verdammt. Also. Und ich fand auch da den Kontrast zwischen die verbitterte alte Janeway und die demgegenüber auf einmal total wieder idealistische und optimistisch wirkende Gegenwarts-Janeway im Sinne von die Gegenwarts-Janeway der siebten Staffel. Die aber in vergangenen Staffeln, wie wir ja schon gemerkt haben, auch schon von ihren Prinzipien und auch schon mal Momente hatte, wo sie zynisch wurde oder auch schon mal Momente hatte, wo sie düster war, also wo das so angelegt wurde. Aber jetzt auf einmal ist sie wieder, also im Kontrast zu der alten, ist sie auf einmal wieder, nein, ich habe meine Prinzipien und ich werde natürlich die... Gegensatz hat sich nicht so wirklich... Also ich dachte so, die müsste die schon auch verstehen können, weil sie hat das alles auch schon gezeigt in den letzten 7 Staffeln und hat es auch mit sich getragen. Und jetzt ist sie auf einmal aber wieder so, als wäre sie gerade erste Staffel Janeway so. Und wo klar ist, nein, wenn wir irgendwie den Borg einen wesentlichen Schaden zufügen können, weil der große Plan von Admiral Janeway ist eben, dass es da diese Wurmlöcher gibt, mit denen sie sofort nach Hause kommen können. Aber gleichzeitig ist da dieser wahnsinnige Borg-Weltraum-Dreh- und Angelpunkt, mit dem sie überall hinkommen. Es gibt halt diesen Borg-Transportations-Hub praktisch. Das sind eben auch die Wurmlöcher. Das sind halt alles künstlich geschaffene Transwarp-Tunnel im Prinzip. Von den Borg, die halt an verschiedene strategische Stellen im Universum reichen, dass die halt da durchfliegen, das ist halt einer von irgendwie 7 Hubs im gesamten Universum. Strategische Knotenpunkte von Wurmlöchern. Genau, und dann cruisen die halt damit immer super schnell, also deployen die praktisch ihre Schiffe immer super schnell an alle Enden des Universums, um dann da rum zu assimilieren, wie es ihnen lustig ist. Übrigens, ich habe in die deutsche Synchro angeguckt von der letzten Folge und das muss ich sagen, Janeway und Janeway siezen sich. Ah. Admiral Janeway und Captain Janeway siezen einander. Sie siezt sich selbst. Das ist merkwürdig. Ich finde, Synchro von Serien hat sehr viele hat sich sehr, sehr, sehr gut weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Ne? Also ich meine, du weißt ja noch zum Beispiel Akte X. Scully und Mulder sitzen sich ja die gesamte Akte X lang. Sie liegen in der Badewanne und telefonieren miteinander, weil sie solche Best Bros Forever sind und sitzen sich. Ne? Und das ist sowas, das passiert in modernen Serien mittlerweile nicht mehr. In modernen Serien gibt es irgendwann den Punkt, wo sie realisieren, oh, wir sind in so einer Beziehung, dass wir einander jetzt duzen sollten. Du meinst auch wegen der Problematik, dass das halt im Englischen wegfällt. Eben, genau. Weil, genau. Ja. Und irgendwann im Deutschen immer irgendwann die Entscheidung getroffen werden muss. Genau. Aber mittlerweile. Du musst wissen, dass Iris eine Übersetzungsexpertin ist. Aber mittlerweile wird diese Entscheidung wenigstens irgendwann getroffen. Mhm. Ne? Irgendwann kommt halt der Punkt, wo sich die Leute halt überlegen, gut, wir ändern das jetzt. Während halt in alten Serien noch so oft daran festgehangen wurde. Zum Beispiel, auch Fun Fact, B'Elanna und Tom Paris siezen sich im Dienst, aber duzen sich in ihren privaten Szenen. Oh Gott. Weil sie sind hier verheiratet, ne? Und aber wenn sie halt im Dienst sind, dann siezen sie sich. Und ich finde, es treibt es so ein bisschen auf die Spitze, wenn Janeway sich selbst sieht. Weil das... Ich meine, das bist du selbst. Du musst dich nicht selbst siezen. Du kennst dich selber. Du hast eine sehr, sehr, sehr persönliche Beziehung mit dir selber. Und ich habe mir das halt ein bisschen, ich habe halt tatsächlich aus Neugier reingeguckt, um eben genau das zu gucken, weil mich genau das interessiert. Und es hat mich sehr fertig gemacht und dann musste ich das leider ausmachen, weil wir stehen halt, ne, wenn sie in ihrem Ready Room stehen, beide, und dann miteinander reden darüber, über Admiral Janeways verrückten Plan und dass Captain Janeway das nicht durchziehen möchte. Und dabei sitzen sie sich konstant die ganze Zeit, aber auch beide von ihnen. Kann ich mir echt schlecht vorstellen. Ich muss mir das auch nochmal angucken. Ja, also das mal so als Trivia am Rande, dass, weil halt wie gesagt, unsere ganzen Anglizismen und komischen Ausdrücke rühren ja auch daher, dass wir es eigentlich auf Englisch gucken. Und genau da habe ich halt in die deutsche Fassung reingeguckt und fand es sehr faszinierend. Und wie findest du dann die Auflösung? Also ich finde es unglaublich ironisch, dass Janeway, die von allen Sternenflotten-Captains die größte Abneigung gegenüber irgendwelchen Zeitreise-Phänomenen sie äußert, ne? Ja. Dass sie immer jedes Mal sagt, sich jedes Mal beschwert, oh, Zeitreisen, so eine Scheiße, ich habe keine Lust darauf. Und das ist ganz schlimm. Das ist so schwierig und es bringt, ich kriege Kopfschmerzen davon. Ich habe immer gehofft, dass mir das nie passiert. Und es passiert ständig. Ja. Ja, und dann verursacht sie es selber. Ja. Und das finde ich ein bisschen ironisch. Ich fand es aber wieder sehr schön, auch wenn es natürlich nicht das erste Mal ist, aber so dieses, man weiß nicht genau, was der Plot ist, also sozusagen dann der Showdown, der eigentliche Auflösungsplot, wie sie die Borg-Queen reinlegen, die natürlich nicht will, dass sie diesen Knotenpunkt, diesen strategisch wichtigen irgendwie... Weil Jane... genau. Ich fand übrigens da die Borg-Queen nochmal ein bisschen schlechter. Sie war halt nochmal ein Tacken menschlicher. Es war auch eine andere Schauspielerin nochmal, glaube ich. Ich habe es nicht nachgeguckt, das war nur mein Eindruck. Also ich meine, die Stimme, das Gesicht so ein bisschen anders. Ich glaube, es kann sein, dass das die Schauspielerin aus dem ersten Kontakt war, aus dem Film. Und das glaube ich nicht. Okay, jetzt glauben wir hier sehr viel rum. Wir glauben sehr viel. Auf jeden Fall, also ich fand halt wirklich das Hauptproblem, dass sie wieder unglaublich menschlich war, dass sie wieder einfach die Strippenzieherin war, die halt dann Janeway gesehen hat, die halt auch ihren Borg Befehle gegeben hat, praktisch, ne? Weil die Borg haben ja, als die Voyager das erste Mal in diesen Bereich eingedrungen war, haben die Borg ja die Voyager gescannt und waren so, oh, da ist die Voyager. Und dann meinte sie so, ja, nee, ignoriert die erstmal, die sind gerade nicht wichtig. Ne, und dann war sie halt wirklich, und sie hat ihnen das ja auch extra so gesagt, ne, auf einer, ich meine, sie kann ihre Gedanken mit ihnen übermitteln und so, und sie sind alle über Gedankennetzwerke verbunden, aber sie muss ihnen trotzdem sagen, nein, lass diese Voyager erstmal in Ruhe. Das habe ich beschlossen. Ich, die Borg-Königin, Herrscherin über euch alle. Du hast recht übrigens. Yes! Okay, die Lucy war währenddessen in der Wikipedia, nein, in der Memory Alpha. Und Alice Creech spielt sie in, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, spielt sie in Star Trek First Contact und in Voyager Endgame. Aber ja, in Dark Frontier, Unimatrix Zero, ist eine andere Susanna Thompson. Und gut, zumindest hatte ich dann damit recht, dass es nicht dieselbe ist wie in Dark Frontier und Unimatrix Zero. Aber mein Gott, das ist dieselbe wie in First Contact. Ja, sie haben extra zum Ende dann noch die Filmschauspielerin rausgekramt. Und ich fand sie schlechter als die von die das bei den anderen Voyager-Folgen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die ist in dem Film ja schon sehr cool. Die ist im Film wirklich gut, aber in dem Film, wie gesagt, in dem Film ist es halt alles so vage gehalten, was sie ist und was sie kann. Und, und außerdem ist es ein Film und es ist ein anderes Drehbuch und eine andere filmische Qualität. Also nichts gegen Voyager, aber es ist einfach schon nochmal eine echt andere Inszenierung. Na gut, aber ja, das liegt jetzt auch viel weniger an der Schauspielerin als daran, wie sie halt mittlerweile diese Figur, in welche Richtung sie diese Figur entwickelt haben. Und dies halt, ja, ich finde auch zu, wobei man muss ja sagen, in dem Film ist sie ja schon auch, da hat sie ja so verführerische Momente. Ja. Also mit Data, da tut sie ihm doch dieses Stück Haut einplantieren und sie versucht, ihn mit der Menschlichkeit so drüber pustet und ist so total sexuell aufgeladen irgendwie. Und insofern hat es da schon auch was sehr Menschliches. Aber ich finde so dieses, dass sie so irrational wütend wird, also auf eine Weise so, Janeway, ja, lasst uns die mal die Voyager beobachten. Das wirkt halt einfach so Borg-mäßig ineffektiv. Naja, das habe ich schon gesagt. Mit Data ist sie auch deswegen menschlich, weil sie ja genau das Gegenteil mit ihm macht, was sie mit den ganzen organischen Lebensformen macht. Die ganzen organischen Lebensformen setzt sie ja Maschinenteile ein und ihm versucht sie ja organische Teile einzusetzen. Dann ist es ja genau der Umkehrschluss davon und sie versucht ihn ja, und er ist ja praktisch dann im Prinzip ja eigentlich auch ihr erster, ihre erste Drohne, die sie versucht in einem Umkehrprozess einzuvernehmen in das Kollektiv, und damit ist sie auch interessiert an ihm auf ein ganz anderes Level. Und was ich halt im Film finde, was funktioniert, ist, du weißt, sie kommuniziert mit den anderen Borg halt auch nicht auf diese Strippenzieherart und Weise, sondern sie weiß, wenn irgendwas passiert, dann guckt sie immer so und ist so, oh, es hat noch ich viel empfange mehr gerade neue Informationen. Sie wirkt halt mehr als Teil des Ganzen, als halt, wie gesagt, die. Ich meine, im Prinzip ist sie am Ende Dr. Chaotica, ne? von Tom Paris komischer Holonovel, der da sitzt und sagt, meine Minions. Du hast recht, ja. Und das ist halt, das passt halt nicht, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Und ich finde es ja, natürlich ist es irgendwie visuell nochmal eindrucksvoll, wenn Admiral Janeway sie dann reinlegt und Admiral Janeway injiziert sich dann praktisch, beziehungsweise Captain Janeway injiziert Admiral Janeway mit, was ich davon ausgehe, exakt derselbe Virus ist in E-Chip in sich getragen hat. Vielleicht, ja. Weil irgendwie hat mich das sehr daran erinnert. Ja. Auf jeden Fall dieser Virus, der Borg praktisch zerstört. Und Janeway fliegt halt genau ins Nervenzentrum der Borg zur Borg-Königin selbst und lässt sich da assimilieren, damit es halt direkt wirklich ins Herz der Borg schlägt, dieses Gift. Und damit opfert sie sich und dann fängt die Borg-Königin halt auch an, langsam auseinanderzufallen. Ihr fallen halt die Arme und Beine ab. Weil, das sieht schon sehr krass aus. Ja, und es sieht visuell total eindrucksvoll aus, aber es ist halt irgendwie auf so einer anderen Ebene so merkwürdig, weil du hast halt nicht das Problem, du hast halt nicht das Gefühl, du siehst dem Ende der Borg zu, du siehst halt nur dem Ende dieser Borg, also diese Borg-Königin wirkt halt nicht so, sie wirkt halt so unborgig. Borgisch. Ja. Sie ist sehr unborgisch. Und dadurch, unborgen. Und du weißt halt auch nicht, was genau sind die Konsequenzen davon, weil ich meine, andererseits wird dir halt schon so ein bisschen gezeigt, das ist im Prinzip das Ende der Borg. Ne? Weil auch die, sie verliert ja den gesamten Kontakt zu ihrem Kollektiv und ihr ganzes, und dann hat sie am Ende diese eine Borg-Sphäre wo sie sagt, deren Stimmen kann ich noch hören. Aber dieses Ganze, das, im Prinzip wird ja das ganze Kollektiv in Chaos gestürzt, dadurch, dass sie genau dass die in dieses Nerven, ist, genau, genau, und das ja. ist genau dieser eine Verbindungsknotenpunkt halt in der Mitte des gesamten Kollektivs wird ja zersetzt und sie haben mir das Gift wirklich ins Herz gesetzt. Und dafür, dass dann im Prinzip die ganzen Borg in diesem Moment auseinanderfallen, das heißt ja nicht, dass sie für immer und alle Zeit verendet sind, aber zumindest, dass sie in der Form, in der sie bisher existiert haben, nicht mehr existieren, weil sie versprengt werden. Das kommt halt, das, ne, ich meine, mit denen habe ich eine... Das kommt nicht so rüber eigentlich. Genau, mit denen habe ich, mit dem Borg an sich habe ich ja eine viel emotionalere Verbindung als mit der Borgkönigin. Und der Borgkönigin bei Auseinanderfallen zuzugucken, das ist visuell eindrucksvoll, aber das betrifft mich nicht. Und wenn dann mehr vermittelt würde, wie das die Borg als Ganzes irgendwie das hätte man, beeinflusst, das wäre ja, viel eindrucksvoller. Das ist auch was, wo ich wieder denke, wie das vielleicht in der Serie heutzutage oder in einer anderen Serie als Star Trek, ich weiß es nicht. Also sozusagen, wo man halt einfach nochmal weitergeht und überlegt, was kann man den Zuschauern noch zeigen, was die Folgen von dieser Aktion angeht. Ich musste gerade an das Ende von Mass Effect 3 denken. Das kenne ich nicht. Nein, ich musste, weil Mass Effect ist ja auch so unglaublich Star Trek-artig in der Art und Weise, in den Geschichten, die es erzählt. Und dann gibt es halt ganz am Ende, das ist, weil die Leute so unglücklich waren mit dem Ende, weil das die Konsequenzen von allem nicht so deutlich darstellt, haben sie halt noch ein neues Ende nachgeliefert und dann gibt es halt ganz ausführliche Cutscenes am Ende, wo halt zeigt, was mit allen passiert ist. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich das, wo ich... Das ist das, was du möchtest. Ehrlich gesagt, was heißt, was ich möchte? Ja, aber ich finde auch, dass es erzählerisch besser gewesen wäre. Also du hast halt... sie kommen dann irgendwie durchs Wurmloch durch und besiegen noch die Sphäre und das ist nochmal so ein Krach-Bumm-Effekt, wo man kurz so denkt, oh nein, die ganze Welt ist, also Erde ist in Alarmbereitschaft, weil es öffnet sich dieser Transporttunnel, die wissen, ein Borg kommen durch, was passiert jetzt, wir müssen die Borg besiegen, und dann kommt von hinten die Voyager, nachdem man schon dachte, die Voyager muss wieder in den Delta-Quadranten abbiegen, weil diese Sphäre ihnen auf den Fersen ist und sie in irgendeiner Weise der entkommen müssen. Das ist ja irgendwie nochmal so ein kurzer Moment, um die Zuschauer zu verwirren, dass sie sagen, da gibt es eine Abzweigung, die wieder in den Delta-Quadranten führt und wahrscheinlich nehmen sie die sogar, aber nur um hinter die Sphäre zu kommen, um die Sphäre dann beim Austritt. Sie sind doch in einem komischen Auge von dem Ding. Ich weiß auch nicht. So genau wird es eigentlich nicht klar. Auf jeden Fall machen sie wilde Tricksereien, um dann direkt bei der Ankunft im Alpha-Quadranten, direkt vor der Erde quasi, die Sphäre noch zu zerstören mit ihren super gepimpten Photonen. Mit ihren Zeitreise-crazy Photonen. Transphonic, da gab es ja nochmal einen extra speziellen Begriff für ihre super gepimpten Protonen-Torpedos. Anyway. Dem crazy Future-Schild, was sie hatten. Genau. Diese Panzerung. Das war so Transformers-mäßig. Naja, fast. Das war auch so ein CGI-Moment von wegen, wir müssen nochmal was CGI-iges machen. Mhm. Kam aber nicht schlecht eigentlich. Naja, jedenfalls, und dann sind sie also angekommen und da sind Barclay und Admiral Paris, der Vater von Tom Paris. Gleichzeitig kommt noch das Baby, wo man auch so denkt, wirklich? Das Baby wird technisch gesehen im Alpha-Quadranten. Ja, ich wollte gerade sagen, das Baby kommt quasi im Transwarp-Tunnel. Wie symbolisch. Und dann im Alpha-Quadranten erblickt es das Licht der Welt. Und dann ist fertig. Ja? Und dann ist einfach nur, dann sagt Janeway noch einen Satz und es ist derselbe Satz wie am Ende von Caretaker. Ich glaube, sie sagt sowas wie Mr. Paris, take us home oder bringen Sie uns nach Hause. Set a course for Earth. Ja? Yeah? Mm. Okay, du weißt es besser. Oder set a course for home. Ich glaube, das Wort home kommt darin vor. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es der exakt selbe Satz wie am Ende von Caretaker. Und dann ist halt so Abspann, so wie bei jeder anderen beliebigen Folge. Und das fand ich dann so lapidar, weil es ist schon so, dass, glaube ich, das heutzutage in irgendeiner, es muss ja nicht sozusagen jedes Fanbedürfnis befriedigt werden, ja. Aber ich finde das dann extrem unbefriedigend, weil du hast am Anfang die Iris grinst mich böse an. sie findet mich albern. Du hast am Anfang diese ganze, so geht's ihnen jetzt und irgendwie so haben sie sich entwickelt. Ja, du hast halt diese Alternativen, die alternative Zukunft der Charaktere, ja. Und dann kriegst du nicht die wirkliche Zukunft. Wo, also es müsste ja gar nichts Großes sein, aber irgendeine, ich meine, es müssten nicht alle Figuren sein oder es könnte auch nur noch mal ein Gespräch einfach zwischen. Einfach eine After-Credit-Szene, wo Jamie und Chakotay knutschen. Ich dachte jetzt an miteinander reden. Naja, oder sorry. Ich will meine Montage mischen, was aus allen geworden ist. Oh, so ist einfach nach dem Abspann dann dieser schwarze Bildschirm, wo dann auf weißer Schrift dann nach oben scrollt, immer was aus allen geworden ist. Harry Kim wurde ein leitender, hast du nicht gesehen, auf der Jupiter Station und er traf seine Ex-Verlobte Libby wieder und sie haben sich nicht wieder vertragen. ja, irgendwie so, das wäre auch schön. Das wäre unglaublich kitschig, aber das wäre auch schön. Ja, wobei ich... Aber du möchtest es... Ich möchte Bilder, ja. Ach ja, ja, ich weiß. Es ist einfach, es war dann wahrscheinlich, jetzt ist es vorbei und es gibt nichts mehr. Es gibt nichts. Das ist dann, danach ist nichts. Und das fand ich dann schon. Aber es gibt ja noch Bücher. Ach, das ist nichts für mich. Bücher generell. Bücher? Dieses geschriebene Wort? Nein, ohne wirklich. Bilder? Ich brauche das auf einem Bildschirm und bewegt. Du fandst ja schon den geschriebenen Abspann, meine Idee, fandst ja schon schlecht, ja, weil nee, da nur Schrift so. Ist. Nee. Ich brauche das in Bildern. Und es ist halt einfach, ich habe das Gefühl, nein, aber es ist wirklich, das endet dann so, ich finde, das endet irgendwie sehr lapidar, dieses bringen sie uns nach Hause. Zack. Credits. Und vor allen Dingen, weil in der alternativen Geschichte, war ja dann noch dieses von wegen, 10 Jahre Jubiläum. Dann wurden noch Bilder von vor 10 Jahren gezeigt, wie genau, dann über wie die, sie, die wie sie über die Golden Gate Bridge fliegen und es gibt irgendwie Feuerwerk. Ja. Und dann gab es das nicht für in echt. Ja. Oh. Wo ich dachte, jetzt, wo ist unsere Siegesparade? Wo ist unsere große Welcome Home? Immerhin gab es dann die ganzen Schiffe, die sie in Empfang genommen haben. Ja, aber man hat nicht mal irgendwie mehr gesehen, wie Admiral Paris seinen frisch geborenen Enkel in den Arm hält. Und ich meine, wir sind mit dieser verdammten Crew irgendwie hier 7 Jahre da durch den Delta-Quadranten geguckt und dann kriege ich nicht mal meine schöne Montage irgendwie. Lucys Fazit. Ja, ich weiß. Wo ist meine Montage? Aber ganz ehrlich, das ist natürlich ein sehr kitschiger Wunsch und das hat man wahrscheinlich immer am Ende von irgendwelchen Serien, wo einem die Figuren ans Herz gewachsen sind. Aber ich glaube schon, dass mittlerweile man gewohnt ist, dass die meisten Serien eine andere Art von da muss ich einfach das Wort Closure, also irgendwie halt einfach so dem Zuschauer, den Zuschauerinnen so einen Abschluss bieten, der tatsächlich auch emotional so einen Abschluss bietet, in welcher Form auch immer, ob das, selbst mit einem offenen Ende. Und ich habe das Gefühl, dafür hatten die noch nicht so einen wirklichen Sinn. Ja. Also ich habe das Gefühl, da ist halt einfach, ist man mittlerweile gewöhnt, dass das wie heute Serien erzählt werden, dass das halt so viel weiter ist. Dass das dann am Ende, es ist, finde ich, einfach sehr abrupt und dann auch so, es endet wie so gefühlt so wie jede Folge eigentlich. Ja. Dafür, dass sie dann irgendwie zu Hause sind, ja, ist es dann auf einmal sehr unspektakulär und sehr schnell zu Ende. Es ist dann einfach so, wir sind zu Hause, zack, pff, fertig. Es gibt halt diesen einen emotionalen Moment, wo sie da landen und dann all diese Schiffe vor sich sehen, die da hingeflogen sind, weil sie gemerkt haben, oh, da sind Borg, da kommen die Borg. Ja, aber der ist wirklich sehr... Der ist sehr kurz. Sehr kurz. Ja, aber das ist halt der eine... Du hast nicht mal Zeit, das emotional zu erfassen. Ja. Es hätte vielleicht sogar gereicht, wenn sie diesen Moment noch mehr in die Länge gezogen hätten. Nochmal einmal alle Gesichter abfilmen, wie sie realisieren, dass sie zu Hause sind. Weißt du? Ja. Aber da ist es dann irgendwie nur so, Seven guckt nochmal ganz schnell zu Chakotay, so, hey, wir sind jetzt, wir können jetzt hier zusammenbleiben, so, ich werde nicht sterben, haha. Also das ist wirklich, das sind Bruchteile. Da muss man richtig, richtig irgendwie aufpassen und anhalten, um die mitzukriegen. Und dann halt das Baby. Und dann halt das Baby. Aber auch das ist so total. Ich meine, das geht alles so zack zack. Wo ich denke, warum habt ihr so eine Eile? Warum tut ihr nicht die Momente, die da sind? Es müsste gar nicht mehr sein. Wieso nehmt ihr für die nicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit? Ich meine, Neelix durfte irgendwie hier eine Minute lang an allen Crewmitgliedern vorbeigehen und für das ganze verdammt Finale von der ganzen verdammten Show, ja, gibt's irgendwie so 30 Sekunden, wo sie irgendwie so, oh, wir sind zu Hause. Nicht mal Tom Paris darf sein eigenes Baby in den Arm nehmen. Exakt, wir sehen nicht mal, wie Tom Paris sein Baby sieht, ja. Man sieht, wie er aufsteht, um dahin zu laufen. Ich finde, das ist wirklich, wo man sich wirklich fragt, warum habt ihr so verdammt eilig? Warum sind euch hier die Sendeminuten ausgegangen, ja? Ich meine, das war eine Odyssee, ja? Das ist nicht einfach irgendein Staffelfinale, sondern die ganze Serie ging nur darum, dass sie nach Hause kommen wollen, ja? Und jetzt sind sie nach Hause und es ist so, oh, wir sind zu Hause, zack, abspannen. Und das ist so, das finde ich, ist für den Zuschauer sehr unbefriedigend. Für mich war es das jedenfalls. Ja. Ich fand und nämlich nicht die eigentliche Story, ja, da gibt es gute und schlechte Teile von der eigentlichen Finalstory, aber grundsätzlich fand ich das okay. Ich hatte Angst, nachdem ich gehört habe, es geht irgendwie um was rückgängig machen und Vergangenheit und Zeitreise, hatte ich Angst, dass sie wirklich irgendwie so die ganze Serie rückgängig machen. Nein, so gemein sind sie nicht so, hier. So Roseanne-mäßig irgendwie. So gemein sind sie nicht zu mir. Nee, das wäre zu krass gewesen. Aber die ganze Zeit, während du redest, denke ich, dass du Parks and Recreation gucken musst, weil da kriegst du genau deine Montage, die du haben möchtest. Ich sag doch auch, das gibt's bei Serien heutzutage, gibt's das eher. Ja, aber da gibt's das halt wirklich sehr, sehr, sehr extrem. Da wird halt wirklich irgendwie wirklich ein gesamtes Finale lang. Du springst jetzt aber woanders hin. Wir müssen aufhören, so viel woanders hin zu springen. Zukunftsversionen Abschied genommen und ich glaube, das ist dann, das musst du gucken, dann bist du befriedigt. Ja, aber das ist, wenn du dir How I Met Your Mother oder hier Mad Men, es wird anders heute Serien zu Ende gebracht. Ich weiß, das sind jetzt alles keine Science-Fiction-Serien, aber eine Science-Fiction-Serie, ich finde, da ist es eher noch so, dass man mehr dieses Moment bräuchte, wo vielleicht nochmal so philosophisch in die Sterne geguckt wird und irgendwas zum Abschied. Hast du Battlestar Galactica gesehen? Noch nicht bis zum Ende. Ja, I know. Ich musste da auch gerade dran denken, weil man sich das Ende da quasi schon so vorstellen kann. Aber, you know, es ist irgendwie... Ich hätte irgendwie noch was erwartet, was in irgendeiner Weise nochmal das so abrundet. Und das zumindest nochmal der Flug über die Golden Gate Bridge. Es muss gar nicht so kitschig sein oder so explizit, aber in irgendeiner Weise, ich finde, das Ende ist nicht, das ist nicht rund. Ja. Es ist sehr abrupt abgebrochen und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Also. Und es ist ja halt nicht so, als würde es kitschiger werden, wenn man es länger zieht, weil es endet damit, dass das Baby heult. Also, ich meine, du kannst es nicht kitschiger machen, indem du es länger ziehst. Du kannst so viele kitschige Momente dran haben, wie du möchtest, aber es wird ja nicht gesteigert von das Letzte, was wir hören. Ja. Das Wäh-Wäh des Babys. Ich finde einfach, ja, da hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Aber gut, das habe ich jetzt ausführlich hervorgebracht und, tja, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen. Wir sind am Ende. Es ist einfach, wir sind wieder auf der Erde. Ja. Ich hab mich schon gefragt, ob wir es schaffen, den kitschigen Einstieg, den wir gehabt haben, zu toppen. Aber ich freue mich, dass du dich darum gekümmert hast. Es ist traurig. Es ist traurig. Es ist alles vorbei. Und jetzt müssen wir damit klarkommen, was wir jetzt mit unserem Leben machen. Ja. Vielleicht müssen wir einfach eine neue Serie anfangen und weiter podcasten. Eine neue alte Serie? Ja, ich weiß nicht. Also, an dieser Stelle vielen Dank an alle, die zugehört haben bei unserem Voyager Rewatch Podcast und mitgeguckt. Wir sind sehr glücklich darüber. Danke für all die Kommentare. Sorry, wenn wir nicht alle beantworten konnten. Und für das schöne Feedback und für das Flattergeld, das wir sofort in Wein umgesetzt haben. Gerade jetzt. Danke, Flatter. Ja. Wenn ihr Anregungen habt, was vielleicht unsere nächste Serie sein könnte, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben auf dem Voyager Podcast Blog, dessen Adresse ich voll aus dem FF weiß. Ja, weil Lucy und ich brauchen eine Ausrede, uns weiter gegenüber zu sitzen, ja, und unsere tollen Haarschnitte zu bewundern. Deswegen bitte gebt uns Anregungen, damit wir das weiterhin machen können, weil sonst bleiben wir total verstört und verwirrt in unseren eigenen vier Wänden sitzen und sehen uns nie wieder. Ja. Ihr seid dafür verantwortlich. Es liegt an euch. Ja, voyager.clear.de, ihr seid ja Clear mit 3 R, logisch. Wisst ihr ja wahrscheinlich, falls ihr meint, aber wahrscheinlich habt ihr das alle nur in euren Podcast-Empfangsprogrammen. Aber da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und Anregungen geben für vielleicht ein zukünftiges Reward-Projekt. Ich wollte eigentlich noch lustige Trivia, weil es gibt da wirklich ganz tolle Quellen zu den ganzen Inkonsistenzen in Voyager, über wie viele Vulkanier gibt es eigentlich an Bord der Voyager und wie kommt es, dass sie so viele Shuttles haben. Wie viele Torpedos wurden abgefeuert? 93 insgesamt, dabei hatten sie am Anfang nur 40. Ja. Aber Torpedos kann man wahrscheinlich schon nachbauen. Ja. Aber in der Kaffeefolge haben sie gesagt, dass sie das nicht können. Oh, tja. Und angeblich sollen sie am Anfang wohl nur 2 Shuttles überhaupt, also von diesen großen, an Bord gehabt haben. Aber es sind 10 Stück definitiv verloren gegangen. Vermutlich verloren gegangen sind 7 und sehr schwer beschädigt wurden 8. Die Voyager-Crew muss wirklich, wirklich sehr intensiv daran gearbeitet haben, immer Shuttles nachzubauen, weil Ressourcen sind ja auch gar kein Problem. Und das mit der Anzahl von Vulkanierinnen und Vulkaniern an Bord ist auch ganz lustig. Ich werde dazu noch 1-2 Links in unserer Folge posten. Dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Das ist ganz lustig. Also so richtig viel Mühe gegeben hat man sich da mit der Continuity nicht. Aber egal. Und das ist auch sowas, was in modernen Serien einfach so ein No-Brainer ist, dass man sich darum kümmert und dass man das macht. Ja. Und dass man das auch konsistent hält. Und da war es einfach so vollkommen egal. Ja, aber das ist auch irgendwie sympathisch. Ja. Es gehört auch dazu. Das war schön. Das hat viel Spaß gemacht. Ja. Also dann. To be continued.